Es ist der König. Geht rein. Der König. Hilf mir. Der König. Wie geht es euch, mein Freund? Majestät? Strengt euch nicht an, Meister. Ihr braucht nicht zu sprechen. Sagt nichts, schont euch. Ich habe noch gedacht, so viel zu tun, so viele Dinge angefangen, noch unvollendet. Und was ist mit euren vollendeten Werken, Meister Leonardo? Denkt an sie. So viel zu lernen, zu studieren, so viel Unvollendetes. Meine Experimente mit Masse und Bewegung. Mein Buch über die Malerei. Unvollendet. Ihr habt mehr erreicht, als die meisten sich nur erträumen können. Nein, Gott gab mir Begabung. Aber so viel ist nicht beendet. So viel noch zu tun. So könnte sie gewesen sein, die Szene am Totenbett von Meister Leonardo da Vinci. Um in seiner Todesstunde dabei zu sein, der französische Monarch an seiner Seite. König Franz I. Leonardo glaubte, viele Menschen enttäuscht zu haben, weil er zu Lebzeiten nicht alles erreicht hatte, was er wollte. Dann wurde er von einem Anfall geschüttelt, der Vorbote des Todes. So viel zu tun. So viel zu tun. Meister! So starb Leonardo da Vinci. Ein Genie. Seine Kunst wurde von allen verehrt. Er starb in den Armen des Königs. Im Alter von 75 Jahren. Diese Sätze stammen von Giorgio Vasari, niedergeschrieben in seinem Werk Das Leben der herausragenden Architekten, Maler und Bildhauer Italiens. Er beschrieb die letzten Stunden von Meister Leonardo da Vinci. Es ist aber pure Fiktion. Leonardo ist nicht wirklich in den Armen des Königs gestorben. 50 Jahre nach da Vincis Tod, zu der Zeit entstand dieses Werk, war Leonardo schon längst eine Legende. Und Vasari erschuf einen passenden Mythos. Der König der Maler begegnet dem Tod in den Armen des Königs von Frankreich. Legenden sterben nicht. Aber das Genie Leonardo da Vinci war mehr als nur eine Legende. Er war einzigartig. Maler, Bildhauer, Mediziner, Architekt, Autor, Botaniker, Musiker und Mechanikgenie. Er hat weit mehr als viele andere erreicht, doch wir wissen nur wenig über ihn. Wir haben Schriften wie diese, persönliche Tagebücher mit seinen Beobachtungen. Sicher gibt es noch weitere Skizzen und Notizen, aber vieles ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Er war der brillanteste Kopf der Renaissance. Seine Notizen sind in vielen Bereichen bis heute gültig. Es gibt nur eine Skizze von ihm, die ihn selbst zeigt. Das Selbstporträt eines alten Mannes. Leonardo da Vinci, ein Genie der Renaissance. Schon zu Lebzeiten eine Legende, geheimnisvoll, widersprüchlich und einsam. Er träumte Träume, die nie zuvor geträumt wurden. Er hatte Visionen, die erst 500 Jahre später verwirklicht wurden. Seine Gemälde sind weltberühmt. Wie aber hat er gelebt? Wer war er eigentlich? Leonardo da Vinci. Jahrhunderte war das einzige Dokument, das Leonardos Existenz bewies, ein Brief an die Steuerbehörden in Florenz. Er zählte den fünfjährigen Leonardo als weiteres Maul zum Stopfen auf. Erst vor 30 Jahren entdeckte ein deutscher Historiker eine Notiz des Großvaters Antonio da Vinci, in der er die Geburt und Taufe Leonardos beschrieb. Die Geburt meines Enkels, Sohn meines Sohnes, Ser Piero da Vinci. Samstag, den 15. April um 3 Uhr morgens. Sein Name ist Leonardo. Er wurde in dem kleinen Dorf Vinci in der Toskana, von dem der Familienname abgeleitet wurde, geboren und getauft. Leonardo da Vinci. Es waren zahlreiche Leute bei der Taufe anwesend, jeder einzeln in der Notiz aufgezählt, außer der Name seiner Mutter. Man weiß von ihr nur, dass sie in Vinci lebte und Katharina hieß. Doch wer war Katharina? Und warum heiratete Leonardos Vater sie nie, obwohl er ihren gemeinsamen Sohn anerkannte und großzog? Vielleicht war ihr sozialer Status der Grund. Es gibt Gerüchte, dass sie ein armes Bauernmädchen war und deshalb als Ehefrau für Da Vinci nicht in Frage kam. Die Da Vincis waren die wohlhabendste und einflussreichste Familie im Dorf. Und ein Bauernmädchen konnte in eine solche Familie nicht einheiraten. Wer auch immer sie war, Katharina zählt zu den Geheimnissen in Leonardos Leben. Ein paar Monate später heiratete Ser Piero eine junge Frau, die noch keine 16 Jahre alt war. Sie stammte aus einer adligen Familie und war deshalb gesellschaftlich akzeptabel. Albiera degli Amadori. Leonardo wurde im Haushalt der Da Vincis großgezogen. Die Ehe von Albiera und Ser Piero blieb kinderlos. Es wird berichtet, dass Albiera Leonardo wie einen eigenen Sohn liebte. Andere sagen, dass dies nur am Anfang so war. Als sich jedoch herausstellte, dass sie selbst keine Kinder bekommen konnte, begann sie, ihn abzulehnen. Wie reagiert eine junge Frau, die eigene Kinder will und keine bekommt? Gut möglich, dass sie sich ihrem Mann und dem unehelichen Kind gegenüber verschließt. Ser Piero dagegen war ein äußerst lebenslustiger Mann. Er heiratete 4-mal. Er war ein attraktiver und sympathischer Mann. Seine Interessen waren aber nur materiell. Die Familie lebte in Vinci, bis Leonardo 5 Jahre alt war. Dann riefen Ser Piero dringliche Geschäfte nach Florenz. Ich will, dass die Behörde dieses Mal alle Papiere zurückgibt. Lass sie nicht davonkommen. Verstanden? Und vergiss die Steuer nicht. Musst du unbedingt auf der Straße sitzen. Hosen sind teuer zu kaufen. Sie sind aus Stoff und nicht aus Leder. Sie gehen kaputt. Ser Piero war von seinen Geschäften so eingenommen, dass er nur wenig Zeit für seinen Sohn hatte. Jetzt habe ich dich! Der einzige in der Familie, der sich um den Jungen kümmerte, war sein Onkel Francesco, der jüngere Bruder Ser Pieros. Er war ein unbeschwerter junger Mann ohne Ambitionen. Er hatte weder Lust zum Studieren, noch wollte er nach Familientradition Notar werden. Sein Vater Antonio schrieb in seiner Steuererklärung: Mein Sohn sitzt zu Hause und verdient nichts. Für Leonardo war Onkel Francesco ein wundervoller Mann. Er schenkte ihm Liebe und Zuneigung. Und noch Jahre später erinnerte er sich an alles, was Francesco sagte über das Leben und die Welt. Vielleicht war dieser junge Mann, der nutzlos zu Hause saß, ohne Beruf, derjenige, der Leonardos Entwicklung entscheidend beeinflusste. Hey, bist du wach? Komm, es ist Zeit, du solltest etwas lernen. Siehst du diese Kräuter? Manche sind gut für dich. Dieses Kraut macht dich müde. Und dieses hier beruhigt den Magen. Und das hier ist Malve. Es hilft deiner Blase. Weißt du, warum Gott uns Augen gab? Damit wir die ganze Welt sehen können. Die Welt und alles darin. Tiere, Pflanzen, Menschen. Je mehr du beobachtest, desto mehr kannst du lernen. Wollt ihr all diese Bücher mit euch nehmen? Du willst sie doch nicht hier lassen, oder? Bücher sind teuer. Im Jahre 1456 beschloss Ser Piero, dass die Familie Vinci nach Florenz umziehen würde. Außer Leonardo und Onkel Francesco, der auf ihn aufpassen sollte, bis nach dem Jungen geschickt würde. Der Junge sieht uns. Inzwischen war Albiera, Pieros erste Frau, gestorben und er hatte wieder geheiratet. Die neue Stiefmutter Leonardos hieß Francesca di Salanfredini. Ebenso wie Albiera gebar auch Francesca Ser Piero kein Kind. Doch sie waren jung und frisch vermählt. Und so gaben sie die Hoffnung nicht auf, dass ihr Kinderwunsch doch noch in Erfüllung gehen würde. Ser Piero war zum Notar von Florenz ernannt worden. Froh, das Dorf Vinci für immer hinter sich zu lassen, sahen sie einem neuen Leben entgegen. Alle freuten sich auf die bevorstehende Abreise. Abgesehen von dem kleinen Jungen, der zunächst noch im Dorf bleiben sollte. Aufrecht, tut alles so weh. Auf Wiedersehen und viel Glück. Musik Leonardo erfreute sich sein Leben lang bester Gesundheit. Ein Grund dafür mag seine Kindheit auf dem Land gewesen sein. Hier entwickelte sich auch seine Liebe zur Natur. Die Natur war sein Zuhause, wenn er sich einsam fühlte, und bot ihm Schutz, wenn er allein sein wollte. Wenn ein Stein ins Wasser geworfen wird, erzeugt er Bewegung. Die kreisförmigen Wellen breiten sich unabhängig voneinander aus. Derselbe Vorgang geschieht in der Luft, wenn Geräusche zu hören sind. Unter den großen Familien, die den Lauf der europäischen Geschichte prägten, verbreitete kein Name helleren Glanz als der der Medici aus Florenz. Zu dieser Zeit war Florenz nur eine kleine Stadt mit 70.000 Einwohnern. Doch ihr unermesslicher Reichtum machte sie zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Unter den Medici wurde Florenz zum Zentrum Europas. Mit ihrer Förderung entstanden unvergleichliche Meisterwerke der Kunst. Das also war der Anfang der Epoche der Renaissance. Seine ersten Jahre in Florenz verbrachte Leonardo mit Schreib- und Musikunterricht. Er machte bald große Fortschritte. Er erwies sich als außerordentlich begabt. Vasari schreibt dazu, er wusste manchmal mehr als sein Lehrer. Ich sag dir, das ist Zeitverschwendung. Ich weiß, er ist ein guter Schüler. Mich interessiert aber, wie er sein Geld verdienen will. Du sagst, er weiß viel mehr als der Lehrer. Das bringt aber noch kein Brot auf den Tisch. Piero, wozu der viele Unterricht? Was wird der Junge später einmal machen? Er kann nicht Notar werden wie wir. Er ist schließlich ein Bastard. Du weißt es so gut wie ich. Ein Bastard kann kein Notar in der Republik werden. So ist es nun mal. Ich weiß, der Junge... Ich weiß. Es gibt Bastarde von Königen auf der ganzen Welt, das haben wir bereits diskutiert. Aber es ist was anderes, der uneheliche Sohn eines Königs zu sein. Ja, es gibt immer einen Erstgeborenen, der stolz auf seine Herkunft ist und sich brüstet. Weißt du, meiner Mutter wurde vom König die Ehre zuteil. Ja, du bist leider kein König und dein Sohn wird ein Bastard bleiben, auch wenn er noch so begabt ist. Soll ich das Essen auftragen? Ja, aber bevor wir essen, will ich noch die Steuern erledigen. Wo gehen wir denn hin, Vater? Wir sind da. Ich bringe dich zum großen Meister Verrocchio, wenn er dich nimmt. Zu Andrea Verrocchio? Guten Morgen, Meister. Ich habe Geschäftliches zu besprechen. Ihr habt immer Geschäfte im Sinn. Kommt herein. Ich habe euch ein paar Zeichnungen mitgebracht. Ich wollte wissen, ob sie gut sind. Lasst mich mal sehen. Da besteht nicht viel Ähnlichkeit zwischen einem Atelier aus dem Mittelalter und heute. Damals war es eher eine Werkstatt. Ein Künstler malte nicht nur Bilder, sondern er musste vielseitiger sein. Vielfältiger, praktischer. Er fertigte alltägliche Dinge an. Die Künstler im 15. Jahrhundert arbeiteten mit Stein oder Gold oder was gerade da war. So erhielt Meister Verrocchio zum Beispiel den Auftrag für den Bau der Kugel auf der Kuppel des Doms von Florenz. Und er forderte Leonardo dazu auf, daran mitzubauen. Leonardo schrieb Jahre später, ich erinnere mich, dass ich das Kupfer der Kugel bearbeitete. Auf das Kupfer kam eine Steinschicht, große, riesige Steindreiecke. Die meisten Arbeiten hatten ein religiöses Motiv, so wie diese Heiligenbilder für Kirchen. Die Figuren wurden aus Gips und Stein gefertigt. Zum Beispiel Büsten verstorbener Verwandter. Man töpferte aber auch Geschirr für die Tafeln der Florentiner Bürger. Nach den Entwürfen des Meisters führten meist die Schüler diese Arbeiten durch. Pietro Perugino, Botticelli, Lorenzo di Credi arbeiteten in der Werkstatt des Meisters. Die Arbeit eures Sohnes? Ja. Sehr gut. Wo ist euer Sohn? Er ist draußen. Leonardo, das ist Meister Verrocchio. Du bist Linkshänder, mein Sohn, nicht wahr? Ja. Das erkennt ihr? Die Strichführung ist anders. Gut, ihr zahlt 3 Lire für die Unterkunft. Er kann anfangen. Er soll morgen kommen. Warum nicht heute? Sofort? Lorenzo! Lorenzo! Ja, Meister? Bringe dem jungen Mann eine Schürze. Ja, Meister. Mach's gut, mein Kleiner. Und wo soll ich schlafen? Du lebst jetzt hier bei uns. 3 Lire im Monat, vergesst es nicht. Du gibst dein Bestes, hm? So begann Leonardos langer Aufenthalt in der Werkstatt von Meister Verrocchio. Es war ein System, aus dem jeder seinen Vorteil zog. Die Jungen lernten vom Meister und er hatte Arbeitskräfte. 5 Jahre später. Leonardo ist immer noch Schüler des Meisters. Wein bitte. Jetzt kommt, wir müssen das Gemälde diese Woche noch fertigstellen. Möchtet ihr noch mehr? Wieder einmal das Übliche. Gebratenes. Ja, wunderschön. So wie es damals Tradition war, verwendete Meister Verrocchio Leonardo als Vorbild für seine Bronzestatue David. Davids Gesichtszüge hatten Ähnlichkeit mit Leonardos Zeichnungen, insbesondere mit einem der ersten Bilder, von dem man vermutet, dass es sich um ein Selbstporträt handelt. Leonardo war der begabteste Schüler der Werkstatt. Und so ließ Verrocchio ihn als einzigen an einem Altarbild malen, für das er kurz zuvor den Auftrag erhalten hatte. Die Arbeit an der Taufe Christi war eine große Ehre für den jungen Mann. Bei seinem Engel ist sein Stil an den weichen Konturen schon gut zu erkennen. Wie es damals üblich war, veranstaltete die Familie Medici Festspiele, Turniere und Basare. Verrocchios Werkstatt wurde mit der Dekorationsarbeit für ein Fest beauftragt. Im Jahr 1471 besuchte Galeazzo Maria Sforza, Herzog von Mailand, die Herzöge von Florenz, Giuliano und Lorenzo de' Medici. Sie ziehen jetzt an uns vorbei, beeilt euch, schnell, schnell, kommt her! Von hier aus kann man alles sehr gut beobachten. Im 15. Jahrhundert regierten die Herzöge über die Städte und deren Umgebung. Und so sollte der Besuch das Bündnis zwischen den beiden Herrscherfamilien festigen. Leonardo, Leonardo, komm hier rüber. Leonardo, komm ans Fenster. Hier kommt Herzog Sforza. Schau. Welch ein prächtiger Einzug. Habt ihr den vollbeladenen Wagen gesehen? Wer ist der Reiter dort? Oh, das ist Lodovico Sforza. Er ist der Bruder des Herzogs, ein Niemand. Er ist so dunkel wie ein Afrikaner. Die Leute nennen ihn Lodovico, den Mohren. Galeazzo Sforzas Bündnis mit den Medicis dauerte nur kurz. Innerhalb der nächsten zwei Jahre gab es Volksaufstände gegen die Sforzas und die Medicis. In Mailand wurde Galeazzo Maria Sforza getötet. Und in nur wenigen Stunden kam der Niemand Lodovico Sforza an die Macht. In Florenz wurde Giuliano de' Medici ermordet. Seinem Bruder Lorenzo de' Medici gelang jedoch die Flucht. Und als er zurückkam, übte er Rache. Lorenzos Rache war gnadenlos. Er verfolgte die Anführer der Revolte und die Mörder seines Bruders. Er verfolgte sie sogar bis in die Türkei und brachte sie zurück nach Florenz, um sie auf dem Marktplatz zu erhängen. Er wollte ein Exempel statuieren. Künftig würden alle Rebellen und Verschwörer so unerbittlich bestraft. Bist du allein, gehörst du dir selbst. Wenn du mit einem anderen zusammen bist, gehörst du dir nur zur Hälfte. Diese Worte wurden von Leonardo später geschrieben. Es fällt schwer, den Maler von Heiligenbildern anders zu sehen als einen kalten und distanzierten Beobachter. Aber man darf nicht vergessen, dass Leonardo auch einen unerschöpflichen Wissensdrang besaß. So kann man die vielen Interessensgebiete verstehen, die sein Leben bestimmten. In vielen seiner Notizen scheint Leonardo ganz und gar gefühllos zu sein. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen. Es gab ein Ereignis, das er selbst beschrieben hat. Dabei ging es um die menschliche Anatomie. Jahrelang hatte er sich bemüht, den Aufbau des menschlichen Körpers, die komplexen Zusammenhänge von Blutbahnen, Muskeln und Knochen besser zu verstehen. Um Kranke beobachten und Tote sezieren zu können, war er in Florenz ein häufiger Besucher des Hospitals Santa Maria Nuova. Wie alt seid ihr? Alt genug zu sterben. 70? 80? Nein, mein Freund, noch älter. Viel älter. Sagt mir, wie viel mehr? Mein Enkel war 68, als er... Das macht euch über 100. Ich habe ein langes Leben... Diese Begegnung hat Leonardo beschrieben. Der alte Mann erzählte mir, dass er keine Schmerzen hatte, keine Krankheit. Er fühlte sich nur schwach. Wir sprachen eine ganze Weile miteinander. Da saß ich neben seinem Bett, ohne mich zu bewegen, ohne dass etwas geschah. Er schied den Frieden aus dem Leben. Es waren sehr einfühlsame Worte für Leonardo. Doch dann schreibt er noch im selben Absatz weiter: Ich nahm den alten Mann sofort mit, um den Körper öffnen zu können. Ich hoffte so, die Ursache des Todes zu finden. Bei der Lektüre dieser Niederschrift packt einen häufig das blanke Entsetzen. Dieser Leichnam hier war nur eine Stunde zuvor noch ein freundlicher, warmherziger Mitbürger. Nun aber jedoch nur ein Objekt der Studie. Den Tod seines Vaters beschreibt Leonardo in seinen Notizen sehr kühl und abgeklärt. Der heutige Tag ist der 9. Juli im Jahre des Herrn 1504. An diesem Abend um 7 Uhr ist Ser Piero da Vinci, Notar und mein Vater, plötzlich verstorben. Er hinterlässt 12 Kinder. 10 Nachkommen sind männlich, 2 weiblich. Das war alles. Sonst nichts. Nach dem Tod seines Vaters und der Entfremdung zu seinen Stiefgeschwistern war Leonardo wirklich allein. Er war, was er sich gewünscht hatte, frei. Er schrieb in seinen Notizen: Frei ist jener, der gerettet ist. Obwohl alleine, fühlte er sich nicht einsam. Die Natur war sein Zuhause. Sie faszinierte ihn mehr als je zuvor. Sein wissensdurstiger Geist versuchte, die Mysterien der Natur zu beobachten, zu hinterfragen und zu entschlüsseln. Das Leben der Pflanzen scheint einer wiederkehrenden, präzisen und zyklischen Gesetzmäßigkeit zu folgen. Warum? Die Früchte. Die Samen einer Pflanze tragen die Saat einer neuen Pflanze in sich. Aber nur von dieser einen und keiner anderen. Warum? Warum? Warum? Obwohl die Natur seine Zuflucht war, mied er Gesellschaft nicht. Leonardo nahm oft an den Zusammenkünften der Künstler, Philosophen und Schriftsteller teil. Sie alle versammelten sich im Haus von Lorenzo de' Medici. Ich finde diese Aussage eindeutig. Leonardos Studien waren nach der Ausbildung bei Verrocchio unterbrochen worden. Seitdem bildete er sich im Selbststudium weiter. Er brachte sich Latein bei. Er unterhielt sich ausgiebig mit allen gebildeten Männern, die er im Hause Medici treffen konnte. Er saugte förmlich ihr Wissen in sich auf. Was haltet ihr davon, von diesem unmöglichen Vorhaben? Es war eine faszinierende intellektuelle Atmosphäre. Und er mittendrin. Alte Statuen wurden ausgegraben. Staubige alte Klosterbibliotheken wurden nach griechischen und lateinischen Schriften abgesucht, die im Mittelalter verschollen gewesen waren. Meistens rebellierte Leonardos praktischer Verstand gegen die sterilen theoretischen Diskussionen der Philosophen, die endlose stundenlang über die Natur der Seele sprachen. Was ist eure Meinung dazu, Meister? Tja. Hier über die Seele zu spekulieren, bringt keinen praktischen Gewinn für die Welt, in der wir leben müssen. Es ist wichtiger, die Natur der Welt zu kennen, als die Beschaffenheit der Seele, die vielleicht gar nicht existiert. Das Problem der Seele ist, man kann sie nicht mathematisch oder chemisch analysieren, oder? Auch wenn er auf vielen Gebieten forschte, war Leonardo doch vor allem Maler. Neben seinen naturwissenschaftlichen Studien ging er seinem Beruf nach. Diese Zeit war eine seiner produktivsten. Er malte die Madonna mit Nelke. Die Jungfrau mit Kind, heute ebenso in der Eremitage in St. Petersburg wie die Madonna Litta. Zudem entstand damals das Bildnis der Ginevra Benci sowie 2 Verkündigungen an Maria. Sie hängen heute im Louvre und in den Uffizien. Studien der Natur erscheinen häufig in Leonardos Bildern und genauso in einer anderen Kunstrichtung, der flämischen Schule. Leonardo hatte vermutlich die Bilder Hugo van Achus gesehen, die damals in Florenz ausgestellt waren. Doch er hatte nur wenig Gemeinsames mit der flämischen Schule. Trotz seines durchaus wissenschaftlichen Ansatzes war er ein Künstler. Wenn er eine Blume malte, kopierte er sie nicht nur. Bei Leonardos Verkündigung an Maria bildet die Natur einen atmosphärischen Rahmen. So malte Da Vinci seine Landschaften. Das ist doch nicht Kraft. Das hättet ihr sehen sollen, Leonardo. Leonardos Kraft war legendär zu seiner Zeit. Genauso seine einzigartige Vorstellungskraft. Bei Vasari heißt es, Gott machte Leonardo zum Genie. Sein reger Verstand arbeitete unermüdlich, schaffte neue Entwürfe und Konstruktionen. Er behauptete sogar, dass er eine Vorrichtung bauen könne, mit welcher man den Tempel des heiligen Johannes in die Höhe heben könne, sodass die Stufen darunter erneuert werden könnten. Und seine Argumentation war so überzeugend, dass jeder ihm glaubte. Unmöglich. Wenn er sagt, es geht, dann wird es auch gehen. Niemals realisierbar. Das sind doch Hirngespinste. Bisher haben Meister Leonardos Konstruktionen noch meistens funktioniert. Aber diesmal... Wie in so vielen Fällen sind Bewunderung und Neid nicht zu trennen. Im April 1476 wurde dem Magistrat, der für Ruhe und Ordnung in der Stadt zuständig war, ein anonymer Brief überbracht. Eine Gruppe junger Florentiner, der auch Leonardo angehörte, wurde beschuldigt, Unruhe zu stiften. Sie kamen vor Gericht. Die folgenden Angeklagten werden beschuldigt: Bartolomeo di Pasquino, Goldschmied in Vacchereccia. Leonardo, Sohn des Ser Piero da Vinci, Schüler von Andrea Verrocchio. Entschuldigung, einen Moment bitte. Die Aufzeichnungen über diesen Prozess äußern sich nur vage. Die exakte Anklage geht nicht daraus hervor. Er wartet draußen. Aber die Strafe, die verhängt werden sollte, war die Todesstrafe. Tod durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Kommt bitte. Wenn man die Rolle der Kirche im damaligen Italien und ihren Einfluss auf den Staat beachtet, könnte man vermuten, dass Leonardo der Häresie angeklagt war. Warum wurde die Beschuldigung anonym vorgebracht? Ihr habt recht. Vielleicht solltet ihr mit der Verhandlung noch warten, bis ihr mehr Informationen über die Angelegenheit habt. Ja, aber ich muss mir zumindest anhören, wessen man sie beschuldigt. Soll ich fortfahren? Ja, lest weiter. Baccino Farsettaio aus Orto San Michele. Leonardo Tornabuoni. Habt ihr das gehört? Richter. Einer der Tornabuonis. Ein Tornabuoni? Darf ich einwenden? Der Angeklagte Tornabuoni war ein entfernter Verwandter von Lorenzo de' Medici, ein Cousin mütterlicherseits. Da das Gericht die Medicis nicht in einen Skandal verwickeln wollte, entschied der Richter, diskret vorzugehen. Ich bin für eine Vertagung. Ja, ich auch. Was ist mit euch? Ich stimme zu. Beschlossen. Der Fall wird vertagt, bis weitere Beweise vorliegen. Vielen Dank. Danke. Danke. Ihr seid frei, bis das Gericht wieder zusammentritt. Ich will sofort alle den Fall betreffenden Dokumente auf meinem Tisch haben. Aussagen, Untersuchungen, Berichte wurden alle in den Archiven begraben. Die Verhandlung wurde nie wieder aufgenommen. Die Anschuldigungen gegen Leonardo wurden nie bestätigt, kursierten aber als Gerüchte weiter. Die Beschuldigungen brannten sich in Leonardos Seele. Wenn die Menschen nur so frei sein könnten wie die Vögel, wenn sie fliegen könnten und frei wären. Um fliegen zu können, muss man das Wesen des Windes begreifen. Vielleicht waren das seine ersten Gedanken zum Fliegen. Vögel können dank präziser mathematischer Kräfte fliegen. Der Flügel übt genauso viel Druck gegen die Luft aus, wie die Luft gegen den Flügel. Theoretisch müsste man also die Bedingungen, die es Vögeln ermöglichen zu fliegen, exakt nachbauen können. Leonardo begann an dieser Theorie zu arbeiten. In der Zwischenzeit hatte er eine Idee, wie er sich vor den Neidern und Eifersüchtigen schützen konnte. Für immer. Es war ein einfacher Trick. Und doch genial. Er schrieb seine Aufzeichnungen nur noch in Spiegelschrift. Man konnte sie also nur im Gegenlicht oder gespiegelt lesen. Er versteckte sie. Seine Gedanken, seine Ideen. Er wollte alles verstecken, was seine wahre Persönlichkeit offenbaren, was sie ans Licht bringen könnte. Er bewahrte seine Notizen immer im Geheimen auf. Doch dann änderte sich die Situation. Leonardo widmete sich immer mehr seinen wissenschaftlichen Forschungen. Zumindest verwandte Leonardo nicht mehr so viel Kraft wie früher auf die Malerei. Es schien, als wollte er für eine gewisse Zeit einer anderen Berufung nachgehen. Es gab viele unfertige Arbeiten. Bilder, die er noch zu malen hatte. Er brauchte viel Zeit, manchmal Jahre, um sie fertigzustellen. Andere stellte er nie fertig. Rastlos und ungeduldig stürzte er sich von einem Projekt ins andere. Es war gerade so, als ob mit der Vollendung einer Arbeit seine eigene Unvollkommenheit für die Welt sichtbar würde und er sie verstecken müsste. Zwei Dinge prägten das Schaffen von Leonardo. Und zwar in jeder Phase. Seine Triebfedern waren Einsamkeit und Perfektion. Obwohl seine Gemälde nie wieder politisch waren, waren die vollendeten Arbeiten herausragend, monumental. Werke eines Genies. »1481 wurde Leonardo beauftragt, die Anbetung der Könige für das Kloster San Donato in Scopeta anzufertigen. Er arbeitete über ein Jahr daran. Er änderte mehrere Male die Aufteilung des Bildes. Von Leonardos Vater, Ser Piero, war ein Vertrag aufgesetzt worden, der einige Klauseln zugunsten Leonardos enthielt. Dieser Vertrag und die nur schleppend vorangehende Arbeit Leonardos führte bei den Mönchen zu wachsendem Unmut. Leonardo, mein Sohn, ihr arbeitet schon seit Monaten an diesem Gemälde, aber ich kann kaum Fortschritte erkennen. Es geht voran, aber ich will absolute Perfektion. Perfekt ist einzig und allein Gott. Seid bescheiden. Das bin ich. Meine Studien machen mich jeden Tag demütiger. Ihr habt im Monat Juni 4 Lire und 6 Soldi erhalten. Habe ich recht? Ja. Und im Juli gab ich euch 20 Florin. Wieder richtig? Ja. Verköstigt haben wir euch außerdem. Ihr zwingt uns, jemand anderen zu holen. Vielleicht wird er nicht so begabt sein, aber zumindest wird das Bild fertig. Hört auf, euch zu streiten. Ich sag's Meister Verrocchio. Manchmal, wenn er unzufrieden mit sich selbst oder seiner Arbeit war, kehrte er zu der Werkstatt zurück, wo alles angefangen hatte. Er konnte die raue Stimme seines Meisters Verrocchio hören und andere beobachten, wie sie das Handwerk lernen. Arbeitest du mit Ton? Hm? Willkommen, Meister Leonardo. Die meisten seiner ehemaligen Weggefährten waren nicht mehr da. Sie hatten Verrocchios Werkstatt verlassen und jungen Schülern Platz gemacht. Nur einer hielt dem Meister immer noch die Treue. Leonardo, wirklich lange her, seit du hier warst. Was betrübt dich? Was stimmt nicht? Nur Unzufriedenheit. Unzufriedenheit mit deiner Arbeit? Nur mit mir selbst. Wer sind die? Oh, die sind aus Venedig. Ich habe sie über einen Auftrag reden hören, über ein großes Reiterstandbild. Sie wollen viel Geld ausgeben. Hier sind die kleineren Arbeiten. Und hier machen die Schüler zur Übung Modelle aus Ton. Die meisten von ihnen sind für 6 Jahre hier, außer meinem Freund Lorenzo. Dieser Bursche ist schon lange bei mir. Und er hier ist inzwischen viel zu gut für mich geworden. Es gibt hier noch genug Platz, wie ihr sehen könnt. Hier und dort sind noch andere Räume. Den fertigen Guss machen wir dann in Venedig. Der Platz wird euch nicht ausreichen. Sie muss noch größer werden als die von Donatello. 1,5 mal so groß. Noch etwas größer. 10 Fuß hoch muss sie werden. Nein, 12 Fuß. Wie wär's denn hier? Wo? Hier, in der Ecke. Eine gute Idee. Das sollte wohl reichen. Ja, hier ist genug Platz, um gut arbeiten zu können. Aber was passiert, wenn es mal regnet? Dann wird es nass werden. Der Meister hat das schon zuvor gemacht. Er benutzt eine Decke für den Innenhof. Ich verstehe. Ihr schützt das Modell mit einer Decke. Dann wäre das auch gelöst. Und was die Bezahlung betrifft? Das können wir morgen noch in Ruhe besprechen. Wir erwarten von euch eine exzellente Arbeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Es muss Venedig würdig sein und dafür werden wir euch großzügig bezahlen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Es gibt Arbeit für uns alle, für über ein Jahr. Dieser Auftrag ist wichtiger als alles bisherige. Es wird Meister Verrocchios größtes Werk. Lorenzo! Wer sind diese Männer? Es sind reiche Besucher aus Venedig. Sie bringen uns Geld. Mehr, als wir je zuvor gesehen haben. Zurück zur Arbeit? Nein, nein, keine Arbeit mehr. Wir arbeiten morgen. Heute feiern wir. Giovanni, kauf Käse, Pastrami und Brot. Schnell, du auch. Und Wein, bringt Wein. Möchte noch jemand Wein? Ja, gern. Ja. Na los, gib's mal. Es war ein merkwürdiger Zufall, dass der Meister einen Auftrag für eine Reiterstatue bekam. Leonardo fertigte schon seit Monaten Skizzen an für den Hintergrund des Gemäldes Anbetung der Könige. Aber im Gegensatz zu Verrocchio gab er sich nicht damit zufrieden, nur ihre Form und Bewegung zu zeichnen. Er wollte wissen, warum und wie sie sich bewegten. Warum sprangen sie auf die Hinterhufe? Was brachte sie dazu, ihre Nüstern zu blähen? Es musste einen Grund für jede Muskelbewegung geben. Er war fasziniert von der Anatomie. Er untersuchte unermüdlich die Natur, die ihn umgab. Er skizzierte sie stundenlang. Er zeichnete jede, auch die winzigste Bewegung auf. Er hielt jedes Detail der Muskelbewegungen fest. Viele seiner Zeichnungen sind heute noch erhalten. Zusammen stellen sie eine exzellente Studie der Anatomie der Pferde dar. Und lehnt die Leiter nicht gegen das Pferd! Geh ihm mal zur Hand, und du auch! Und du, achte, wo du kletterst, die Statue ist... Während Leonardo seine anatomischen Studien der Pferde anfertigte, hatte Verrocchio mit weit weniger Vorbereitung ein Modell für die Reiterstatue gestaltet. Es war aus einer Art Gips gefertigt und wurde nun für die Überführung nach Venedig eingepackt, wo es in Bronze gegossen werden sollte. Das muss halten, das muss halten! Lorenzo, beeile dich damit! Ich bin gleich zurück! Ja, macht weiter, weiter. Das war ein Stück, alles Stück eingebaut. Ja, gut. Ja, zuerst wird es mit dem Wagen nach Piacenza gekarrt. Dort wird es auf ein Boot verladen und nach Venedig verschifft, wo es dann fertiggestellt wird. Du hättest den Andrang hier letzte Woche sehen sollen. Ich glaube, halb Florenz kam, um das Reiterstandbild zu bewundern. Schade, dass du es nicht kennst. Oh, ich habe es gesehen, Lorenzo. Langsam. Anfang letzter Woche. Ich kam in den Hof und du bist nicht da gewesen. Du warst offensichtlich im Gespräch mit dem Meister. Gehst du mit nach Venedig? Ja, der Meister will, dass ich ihm mit dem Gießen helfe. Es wird eine große Aufgabe für mich werden. Ihr alle verdient es, jeder einzelne von euch. Du, Perugino. Ah, Perugino und Botticelli arbeiten in Rom. An der Sixtinischen Kapelle. Das Wasser der Flüsse, das du berührst, ist das Letzte, das ging. Und das Erste, das kommt. Und damit die Gegenwart. Es ist wie ein Moment in unserem Leben. Die Zeit vergeht. Sie kann nicht angehalten werden. Minute für Minute wird das Heute zum Gestern. Leonardo war schon über 30. Dieser Abschnitt seines Lebens in Florenz bleibt ausgesprochen mysteriös. Tatsache ist, dass man über eine Zeit von fast 3 Jahren nichts über ihn weiß. Es gibt Beweise, dass er reiste. Andere sagen, dass er 3 Jahre im Gefängnis verbrachte. Diese Theorie wird durch eine Reihe von Skizzen unterstützt, mit dem Titel »Wie flieht man aus dem Gefängnis?« und eine Zeile in einem seiner Notizbücher »Du hast mich ins Gefängnis gesperrt«. Vasari schreibt, er war nahe daran, keine Religion zu haben. Er entwickelte neue Gedanken und neue Ideen. Viele von ihnen waren eher philosophischer als christlicher Natur. Falls er im Gefängnis war, war es aufgrund seines heretischen Denkens. Die Jahre in Florenz waren eine Zeit intensiver Studien, so viel weiß man. Er hatte sich als Künstler einen Ruf erworben. Es war keine Phase höchster Schaffenskraft. Aber es war eine Zeit, in der er viel lernte. Vieles aus diesen Jahren ist leider unvollendet geblieben. Es war eine Phase, die nur wenige große Werke entstehen ließ. So malte er nur die Verkündigung an Maria, die heute in den Uffizien von Florenz zu sehen ist, und 2 Madonnenbilder, die man in der Eremitage von St. Petersburg bewundern kann. Möglicherweise sind noch andere Werke entstanden, die im Laufe der Jahrhunderte aber verloren gegangen sind. Er begann in Florenz immerhin noch 2 weitere wichtige Werke. Die Anbetung der Könige und das monochrome Gemälde des heiligen Hieronymus, die beide heute im Besitz des Vatikans sind. Doch auch diese Gemälde wurden nie vollendet. Warum? Die Gründe für sein Verhalten sind pure Spekulation. Wissen wird man es nie. Man sucht trotzdem weiter in der Hoffnung, eines Tages vielleicht durch Zufall das Geheimnis von Leonardo zu lüften. wie er gedacht hat, was seine Motivation war. Die Figur Leonardo da Vinci ist so ein Mythos, dass der Mensch Leonardo davon fast vollständig überlagert wird. Wie ein Nebel verdeckt die Legende den Blick auf die wahre Seele des Künstlers. Doch das macht die Spekulationen über sein Leben umso spannender. Vielleicht fühlte sich Leonardo in Florenz, einer reichen, aber doch kleinbürgerlichen Stadt, eingeengt. Vielleicht langweilte ihn dieses beschauliche Leben. Oder wollte er den Neidern und ihrem Klatsch aus dem Weg gehen? Die anonymen Beschuldigungen, die ihn vor Gericht gebracht hatten, mögen das ihre dazu beigetragen haben. Wer weiß. Diese oder andere Gründe könnten ihn dazu gebracht haben, Florenz zu verlassen. Er würde eine andere Stadt finden, in der er seine Arbeit fortsetzen könnte. Eine, in der er endlich Frieden finden könnte. Er wählte Mailand. Die Stadt war ebenfalls wohlhabend, aber man war bei Hofe weniger intrigant als in Florenz. Und jeder wusste, dass Ludovico Sforza Künstler suchte, um seinem Hof mehr Farbe zu verleihen. Ohne Ankündigung ist Leonardo gegangen. Seine Notizen beschreiben nicht, wieso er abreiste, aber dafür genau, was er mitnahm. Vasari vermutet, dass Leonardo nach Mailand geschickt wurde, um beim Herzog als Muse Wohlwollen zu erregen. Eine interessante Idee, wenn auch sehr unwahrscheinlich. Es war das Jahr 1482. Das genaue Datum seiner Abreise ist uns bekannt aufgrund eines Briefes, den er im Frühling abschickte. Er schrieb Lodovico Sforza und bot ihm seine vielfältigen Dienste als Dichter, als Architekt und als Bildhauer an, sicherlich nicht als Musiker. Als er ging, nahm er zwei Begleiter mit. Das waren keine Freunde, sondern eher Mitarbeiter. Einer war Atalante Migliorati, Musiker. Vielleicht war seine Anwesenheit auf der Reise der Grund für Vasaris Vermutung. Leonardos anderer Begleiter war Tommaso Massini da Barottola, den er Zoroastro nannte. Als fähiger Handwerker wird Zoroastro in den kommenden Jahren eine große Rolle spielen. Er wird die mechanischen Modelle für Leonardos Entwürfe, darunter auch die Flugmaschine, bauen. Es war Frühling, ein Neuanfang. Florenz, die Vergangenheit, lag hinter ihm. Mailand, die Zukunft wartete. Was würde sie bringen? Im Frühling 1482 schrieb Leonardo da Vinci einen Brief an Lodovico Sforza, Herzog von Mailand. Weiter. Außerdem bin ich in der Lage, Brücken zu errichten, die sich von Soldaten schnell wieder abbauen und über lange Strecken transportieren lassen. Lodovico Sforza regierte über einen der reichsten Staaten im damaligen Italien. Durch die geografische Lage des Staates war er den territorialen Ambitionen der europäischen Monarchen ausgesetzt. Aus diesem Grund betonte Leonardo seine Fähigkeiten als Ingenieur der Kriegstechnik. Was sagt er? Wiederholt das! Ich habe einen Weg entdeckt, wie man Brücken zerstören kann. Ich kann die Gräben trockenlegen, sodass man die Brücken mit Sturmleitern erobern kann. Außerdem kann ich Karren für Waffen bauen, die nicht einmal von Kanonenkugeln zerstört werden können. Eure Soldaten könnten sich bei einem Angriff hinter stabilen Karren verschanzen, sodass sie vor den Kugeln vollständig geschützt wären. Ich kann stabile Karren bauen. Unzerstörbar für Kanonen. Und dann meine Männer dahinter. Können angreifen. Soll ich fortfahren? Ja, macht weiter. Ja, Exzellenz. Ich hoffe, euch meine Fähigkeiten unter Beweis stellen zu dürfen, indem ich euch das größte und schönste Reiterstandbild zu Ehren eures Vaters und zum Ruhme des Hauses der Sforza erschaffe. Der genaue Grund für Leonardos Abreise aus Florenz ist nicht bekannt. Aus seinen Schreiben an Lodovico geht zumindest eindeutig hervor, dass er sehr an dem Auftrag für das Reiterstandbild der Mailänder interessiert war. Leonardo war inzwischen über 30 Jahre alt und schon ein angesehener Künstler. Als er in Mailand eintraf, sollten seine berühmtesten Werke jedoch noch vor ihm liegen. So, ihr seid Leonardo, der Mann geschickt von Lorenzo de' Medici aus Florenz. Ein Mann, der den weiten Weg nach Mailand reist, um mir zu sagen, dass er eine Brücke bauen kann. Das ist wahr. Euer Brief an mich enthält viele Versprechen. Übertreibt ihr nicht? Ein wenig? Ich bat euch aber auch, selbst wenn es manchmal etwas verrückt erscheinen mag, so lange experimentieren zu dürfen, bis ich mit meinen Versuchen Erfolg habe. Ich muss vorsichtig sein. Ihr Toskaner habt eine goldene Zunge. Ah, Cecilia, was soll ich tun? Gib dem Meister doch eine Chance. Donna Cecilia, mehr wünsche ich nicht. Cecilia Gallerani war erst 16 und die Favoritin Ludovico Sforzas. Er war offiziell verlobt mit Beatrice d'Este, die aber noch ein Kind von 6 Jahren war. Komm, lass uns allein, wir müssen arbeiten. Während er also auf seine kindliche Verlobte wartete, amüsierte sich Ludovico mit dieser schönen und intelligenten jungen Frau, die Gedichte schrieb und deren Sanftheit im krassen Gegensatz zu Ludovicos rohem Gemüt stand. In den kommenden Jahren entstand eine echte tiefe Freundschaft zwischen ihr und Leonardo. Ah, lasst euer Schreiben hier. Wir überdenken es. Geht und schaut euch Mailand an. Es ist nicht Florenz, aber es gibt weniger Gerüchte und mehr Arbeit. Auf Wiedersehen. Nach dem gewaltsamen Tod von Galeazzo Sforza fielen nur Name und Titel an den Sohn. An seine Majestät? Die Macht hatte sein rauer, aber fähiger Bruder an sich gerissen. Mailand war ein wichtiges und überaus mächtiges Zentrum, durchzogen von Kanälen. Sie flossen durch die Stadt in alle Himmelsrichtungen und wurden für den Warentransport benutzt. Das Wasser war der Antrieb für die Mühlen und Webereien, in denen 60.000 Textilarbeiter beschäftigt waren, um Wolle und Seide zu produzieren. Das Wasser hatte Leonardo schon immer fasziniert. Er träumte von Maschinen, die den Menschen die Knochenarbeit erleichtern würden. Maschinen von Wasser angetrieben, dem Element, das immer in Bewegung blieb. Nicht nur die Stadt selbst, auch die ganze Landschaft der Lombardei war von Kanälen durchzogen. Sie waren die Lebensadern einer Region, die Leonardo zu schätzen lernte. Im Gegensatz zu seiner Heimat, der Toskana, hatte diese Gegend einen sanften, fast melancholischen Charakter. Um Leonardo zu verstehen, muss man die Lombardei verstehen, in der er 20 seiner produktivsten Jahre verbrachte. Er vergaß nie seine toskanischen Eigenschaften wie Rationalität, Logik und Genauigkeit. Dennoch reifte er auf seltsame Weise. Durch die Dinge, die er in dieser traurigen und einsamen Wahlheimat erlebte. Er hörte das Rauschen des Wassers, sah die Spiegelungen, den Horizont im Nebel verschwinden. Er entdeckte, was Landschaften betonte, Dinge, auf die er früher nie geachtet hatte. In seinen Notizen schreibt er über die Landschaftsmalerei: Je mehr wir in die Ferne sehen, desto mehr erscheinen uns die Landschaften wie in Nebel gehüllt. Diese Luftperspektive erzeugt in der Malerei mehr Tiefe. Er beschrieb die langen Sonnenuntergänge der Lombardei als Momente, die die Schönheit dieser Region noch vervollkommnen. Wenn man in der Abenddämmerung unterwegs ist, kann man beobachten, wie das Licht die Gesichter der Menschen mit Weichheit und Sanftheit überzieht. Man sieht ein exquisites Spiel von Schatten und Licht, das Gesichter anmutig erscheinen lässt, besonders bei jenen, die sich aus den Fenstern lehnen. Nach einem Jahr führte Leonardos Freundschaft mit den zwar mäßig talentierten, aber fleißigen Brüdern da Predis zu einem ersten Auftrag. Der Vertrag für die Felsgrotten-Madonna wurde im April 1483 unterzeichnet. Der Vertrag befindet sich immer noch in den Stadtarchiven von Mailand. Die Felsgrotten-Madonna hängt heute im Louvre. Das Gemälde mit seinen extremen Hell-Dunkelpartien im Hintergrund, dem sogenannten Chiaroscuro, vermittelt dem Betrachter den Eindruck, in die Tiefe sehen zu können. Ich nenne sie eine neue ätherische Perspektive. Die Felsgrotten-Madonna sorgte in Mailand für Aufsehen und verschaffte Leonardo ein Entree bei Hofe. Ein Spiegel zeigt dem Künstler, wie akkurat er sein Modell darstellt. Wisst ihr, meine Liebe, die Arbeit mit Marmor über lange Zeit ist anstrengend für einen Künstler. Man muss Stein spalten, Marmorstaub abwischen, schwitzend wie ein Arbeiter. Aber der Maler hat es leicht. Er arbeitet sehr langsam an seinem Kunstwerk, gut gekleidet. Nur mit seinem in Farbe getauchten Pinsel als Werkzeug. Und dann, wenn er es wünscht, kann er sich von Musik begleiten lassen. Hörst du die Musik? Das ist schön. Lass uns nachsehen. Es muss eine neue Erfindung von Meister Leonardo sein. Bravo! Mir gefällt es. Mein kleiner Neffe wird dies mögen. Ich habe schon immer gesagt, dass ihr ein Magier seid. Und das beweist es. Der Hof verlangte nach kurzweiliger Unterhaltung. Leonardo war sicher ein wahres Genie darin. Er sagte, sei immer geistreich, wenn du mit einem Mann redest, den du brauchst. Wenn er nicht gähnt, dann bereitest du ihm Vergnügen. Hier ein Rätsel. Ein neues Rätsel? Nehmen wir an, da sind ein paar Jäger. Je mehr Tiere sie töten, umso weniger Tiere haben sie. Und doch, je mehr sie haben, umso weniger töten sie. Wer sind sie? Je mehr Tiere sie töten, umso weniger Tiere haben sie. Und je mehr sie haben, desto weniger töten sie. Ich verstehe das nicht. Sie wissen, was aber je mehr sie töten, desto weniger sterben? Ja, Exzellenz. Je mehr da sind, desto weniger Tiere sterben. Ich habe das nicht verstanden. Ich weiß, was ist das? Weiß nicht. Ich würde es uns noch sagen. Hört, je mehr sie töten, desto weniger haben sie. Was ist es? Hm? Wir sind so gespannt. Hm? Ja, wir sind sehr gespannt. Wisst ihr nicht, was es ist? Wisst ihr es nicht? Ratet mal. Nein, oh nein. Also gut, hört zu. Hört gut zu. Ich erkläre es euch. Hört, er meint Läuse. Läuse. Der Hof, dem Ludovico Sforza vorstand, war manchmal sehr edel, dann aber auch wieder extrem ordinär in seinem Benehmen. Ludovico, obwohl er fantastische Bankette am Hofe hielt und große Spektakel inszenierte, aufgeführt von seinem Künstler Leonardo, hatte eine Vulgarität, die so leicht nicht zu überbieten war. Auffällig ist, dass Leonardo, obwohl er Oberflächlichkeit eigentlich ablehnte, so viele Jahre am Hof verbrachte und dies scheinbar auch genoss. Doch der wahre Leonardo zeigte sich bei den nächtlichen Exkursionen, bei denen er die Geheimnisse des Lebens und des Todes erforschte. Hier verbrachte der sonst so elegante Höfling, der die Adligen mit Rätseln amüsierte, seine freie Zeit mit Studien der Anatomie. Guten Abend, Meister Leonardo. Wieder mal unterwegs? Bisher habe ich 10 Körper aufgeschnitten. Ich habe durch das Fleisch geschnitten, um an die Venen und Organe zu gelangen und diese zu skizzieren. Um diese Studien durchzuführen, ist die Liebe zur Wissenschaft nicht ausreichend, weil natürliche Reaktionen wie Ekel oder Abneigung könnten einen daran hindern. Oder man könnte durch seine eigenen Ängste, nächtens alleine mit Toten zu verbringen, die bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten sind, abgeschreckt werden. Vielleicht wird man nicht fähig sein, die gefundenen Dinge zu skizzieren. Das anatomische Werk, das ich schreiben möchte, wird zeigen, ob ich dazu imstande bin. Warum begann Leonardo mit den Anatomiestudien? Zuerst war es nur der Drang, alles über die Körper, die er malte, zu erfahren. Bald gab er sich jedoch nicht mehr damit zufrieden, nur die Bewegungen der Körper zu zeichnen. Aus seinen Notizen, immer noch in Spiegelschrift geschrieben, geht hervor, dass seine Neugier zunahm, mehr über die Beschaffenheit und Reaktionen des Körpers zu erfahren. Er wollte mehr über die Muskeln wissen, die die Bewegung der Arme ermöglichen. Bis zu diesem Punkt war seine Forschung, auch wenn sie noch so intensiv war, eine Vorbereitung für die Gemälde gewesen. Aber seine unersättliche Neugier, seine leidenschaftliche Wissbegierde, alles zu untersuchen, brachten ihn dazu, den gesamten Körper des Menschen detailliert zu erforschen. Er entdeckte die Mysterien verschiedener Körperfunktionen, die komplexen Strukturen der Venen, Nerven und Organe. Er führte die Studien, die er als Maler begonnen hatte, als Wissenschaftler bis zum Ende seines Lebens fort. So streng wissenschaftlich vorzugehen, war in der damaligen Zeit keineswegs üblich. Obwohl er mit seinen anatomischen Studien ein Vorreiter war, führte er viele seiner Notizen weder zu Ende, noch machte er sie der Öffentlichkeit zugänglich. Wieder einmal ließ er sich von anderen Wissensgebieten ablenken. Bei seinen Versuchen, den Figuren, die er malte, mehr Perspektive zu verleihen, entdeckte er Effekte, die heute als Stereoskopie bekannt sind. Leonardo, der Künstler, fragte, warum können wir Raumtiefe sehen? Weil in jedem Auge ein unterschiedliches Bild erzeugt wird. Jedes Auge nimmt das Objekt aus einem anderen Blickwinkel wahr. Und das Überlappen beider Bilder macht das Sehen von Raumtiefe möglich. Aber Leonardo, der Wissenschaftler, fragte noch weiter, wieso können wir sehen? Und er begann, das Auge zu studieren. Ich denke, dass beim Sehen noch etwas anderes eine Rolle spielt. Möglich gemacht durch das Licht. Das Licht, das durch die Pupille fällt. Die Pupille des Auges verändert sich je nach Lichteinfall. So bewahrt die Natur das Auge vor Schäden. Etwa, wie man seine Fensterläden schließt, um sich vor grellem Sonnenlicht zu schützen. Wenn das Bild eines Objekts durch eine schmale Lücke in einen dunklen Raum einfällt, erkennt man die Konturen auf einem weißen Blatt. So entsteht das Bild im Auge. Leonardo gehörte zu den Ersten, der entdeckte, dass das vom Auge wahrgenommene Bild auf der Netzhaut umgedreht wird. Er experimentierte mit verschiedenen Präparationsmethoden, um das Auge sezieren zu können. Er kochte es in Eiweiß, bis Auge und Eiweiß schnittfest wurden. Eine Methode, die heute noch in Gebrauch ist. Er fand heraus, dass der Lichtreiz über einen Nerv zum Gehirn übertragen wird. Und er forschte noch weiter. Leonardo untersuchte das Licht an sich. Heute nennen wir das Photometrie, die Untersuchung der Stärke und der Intensität des Lichtes. Ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, erzeugt kreisförmige Wellen. Es breiten sich konzentrische Kreise vom Zentrum der Störung aus. Genauso breiten sich Töne in der Luft aus. Auch Leuchtkörper verbreiten solche Wellen. Wahrscheinlich geschah nichts von all dem auf genau diese Art und Weise. Aber die Tatsache bleibt, dass er ein Genie war. Anfangs forschte er als Künstler. Dann fesselten andere Probleme, die nichts mit Kunst zu tun hatten, sein Interesse. Aufgrund seiner Wissbegier wollte er auf alles eine Antwort. Aber eine Frage wirft nur die nächste Frage auf. Es ist eine Kette ohne Ende. Selbst sein Traktat über die Malerei ist nie fertig geworden, wie so vieles in seinem Leben. Ein Großteil seines schriftlichen Werkes ist bis heute erhalten geblieben. Dabei handelt es sich zumeist um vereinzelte Kapitel und kurze Notizen. Zunächst beschäftigte sich Leonardo darin vor allem mit der Malerei. Später wandte sich das rastlose Genie jedoch zunehmend vielen anderen Themen zu. Wann sich der nächste Wendepunkt in seinem Leben ereignete, weiß man heute nicht mehr. Manche vermuten um 1483, aber wahrscheinlich eher um 1488, als er 6 Jahre seines Lebens in Mailand verbracht hatte. Der Herzog hat entschieden, dass ihr das Monument anfertigen könnt, aber es muss schnell geschehen. Cecilia. Anfangs bettelte ich darum und nun eilt es dem Herzog so sehr. Die monumentale Reiterstatue, zu der so viele Künstler bereits Pläne vorgelegt hatten, war nun sein. Von den Nachkommen Francesco Sforzas wurde der Bau eines Monuments zu Ehren des Gründers der Dynastie in Betracht gezogen. 15 Jahre zuvor, im November 1473, hatte der Herzog seinem Ingenieur Bartolomeo Caggio geschrieben, einen Künstler zu suchen, der die Skulptur in Bronze gießen könne. Doch die Dimensionen, die der Herzog sich vorstellte, ganze 7 Meter hoch, schreckten jeden Baumeister davon ab. Matteo de Civate schlug vor, für das Reiterstandbild ausschließlich Kupfer zu verwenden. Doch die Familie Sforza war dagegen. Sie beharrte auf Bronze. Obwohl jeder über dieses Projekt redete, versuchten sich nur wenige daran. In einem Brief ließ Leonardo den Herzog deshalb mit folgenden Worten wissen, ich werde das Standbild anfertigen. Er war damit einverstanden. Von nun an ruhte er nicht mehr. Die große Herausforderung war endlich sein und der Herzog war in Eile. Wie üblich strebte Leonardo auch hier nach dem perfekten Pferd in vollendeter Schönheit. Er beobachtete und zeichnete jedes, das ihm begegnete, ganz genau. Auf seinen ersten Skizzen ist häufig ein sich aufbäumendes Pferd zu sehen. Die Szene sollte Francesco Sforza der gerade einen Feind besiegt, darstellen. Doch dann entschied sich Leonardo für eine ruhigere Pose, ähnlich der des berühmten Reiterstandbildes von Donatello. Der Herzog war in Eile, und doch lenkte er Leonardo ständig mit anderen Wünschen ab. Eines dieser Projekte war die Kuppel der Kathedrale in Mailand. Leonardo fertigte einige Entwürfe und ein kleines Modell an. Er bekam den Auftrag jedoch nicht, weil seine Vorlagen mit dem damaligen Bauwissen nicht durchführbar schienen. Der Herzog beauftragte Leonardo mit anderen Projekten, weil er dessen Talent schätzte, große musikalische Feste auszurichten. Eine dieser Aufführungen wurde bekannt als das Paradies. Ein Magier. Es ist magisch. Das Paradies wurde von Lodovico in Auftrag gegeben, um die Heirat seines Neffen Gian Galeazzo, der nur namentlich der Herzog von Mailand war, mit Isabella von Aragon zu feiern. Diese Heirat gehörte zu Lodovicos großen politischen Plänen. Zur Zeit der Heirat waren keine Anzeichen zu erkennen, dass er das Geburtsrecht seines Neffen beanspruchen würde. Kurz danach sollte der junge Mann unter rätselhaften Umständen ums Leben kommen. Achtet auf die Musiker! Danke, Gian. Ihr solltet Lodovico danken. Oh. Danke, Onkel. Im Sommer 1489 beauftragte Lodovico Leonardo da Vinci mit einem weiteren zeitaufwendigen Projekt. Er sollte die Wände und Decken des Sforza-Palastes dekorieren. Meister Leonardo, einen Moment bitte. Ich habe hier einen Brief. Ja. Ich bin als Florentiner verpflichtet, dieses Schreiben hier von Sforza an den Herzog von Florenz zu überbringen. Mhm. Eigentlich sollte ich es als Botschafter von Florenz direkt übermitteln, aber ich will es erst euch vorlesen. Bitte sehr. In dieser rätselhaften Nachricht ersuchte Lodovico den Herzog von Florenz, ihm einen hervorragenden Baumeister zu schicken. Jemand, der die Reiterstatue würde beenden können, weil Leonardos Arbeit nur sehr langsam fortschritt. Der Herzog Sforza erwähnte nicht, dass er die Ursache dieser Verzögerungen war. Manche vermuten, dass der Herzog eigentlich befürchtete, dass Leonardos Entwürfe nicht mit Bronze realisierbar seien. Mit diesem Brief erreichte Leonardos Frustration ihren Höhepunkt. Danke, mein Freund. Marco! Marco! Ja, Meister? Wir hören auf. Bringe alles runter vom Gerüst. Jawohl. Mailand, tja. Mailand ist nicht die einzige Stadt. Und die Familie Sforza nicht die einzigen Herrscher in Italien. Meine Zeit ist zu kostbar, um solche Blumen zu malen. Und aufwendige Kostüme für die Spektakel zu entwerfen. Nie wieder. Ich fange ein neues Bild an. Und nicht in Mailand. Es ist nicht bekannt, was danach zwischen Herzog Sforza und Leonardo noch vorfiel. Leonardo blieb jedoch in Mailand. Kommt bitte mit. Er schreibt im darauffolgenden Frühling, ich setze die Arbeit an dem Reiterstandbild fort. Jedoch wünschte Lodovico, dass Leonardo ein weiteres Projekt übernahm, das ihn jedoch wieder von der Bronzestatue ablenkte. Ein Reitturnier war zu planen, zu Ehren der Hochzeit des Herzogs mit Beatrice d'Este. Ah ja, im Studio von Leonardo tauchte ein neues Kind auf, Salai. Das findet man nicht oft. Jetzt geh schon da weg, die Fälle sind für andere Wilde. Er ist ein Teufel. Ganz richtig. Sehr schön. Stehen das ist doch passend. Ach ja, diese Kostüme sind für die Wilden gedacht. Als Schulterüberwurf mit Lendenschutz. Sie werden wie Barbaren aus dem Orient aussehen. Pelze, Gold, Schilde mit Juwelen besetzt. Und dann? Sie reiten ein, als ob sie ein Teil der Parade sind. Nicht mehr. Und dann, wenn es keiner erwartet, beginnen die Männer... Verschwinde! Im Januar 1491 heiratete Lodovico Beatrice d'Este. Sie hatte ihn gezwungen, seine Geliebte aus Mailand zu verbannen. Die einzige Frau, für die Leonardo je etwas empfand, verschwand aus seinem Leben. Für immer. Das Turnier, das man zu Ehren der Hochzeit feiern wollte, hatte San Severino, der Truppenkommandeur des Herzogs, in Auftrag gegeben. Leonardo, dessen Schriften über Krieg und Waffen Lodovico ignoriert hatte, bereitete das Fest mit dem Ehrgeiz eines Generals vor. Seine Armee bestand aus Schauspielern, in Federn und Pelz gekleidet. Er wollte die uneingeschränkte Anerkennung des Hofes. Das dreitägige Turnier wurde genauso berühmt wie das Paradies. Aber es stahl Leonardo wertvolle Zeit, die er seiner wahren Bestimmung hätte widmen können. Der junge Salai wurde auch in Leonardos Notizen erwähnt. Er schreibt: Am 26. Januar war ich im Hause von Galeazzo di San Severino, um die letzten Vorbereitungen für das Turnier zu koordinieren. Als ich einem der Spieler in sein Kostüm half, betrat Iacomo, genannt Salai, eines der Ankleidezimmer und ich sah, wie er aus den dort liegenden Kleidern eine Börse stahl. Warte mal, du bleibst da. Was ist das? Was? Das, du hast es fallen lassen. Nein, habe ich nicht. Was hast du in meinem Bett gemacht? Ich weiß, wo hast du es? Von dir sprecht. Ich sah dich. Ich sah dich. Wo ist das Geld? Lasst mich los. Lasst wo mich. Ist das Geld? Wo ist es? Du ich kleiner Dieb, du. Ich hab's nicht. Sag, lass mich wo los. Ist mein Geld? Hör auf. Gib dem Mann sein Geld, Salai. Ich hab sein Geld nicht genommen. So, du hast nichts genommen? Nein! Nein, nicht! Ich hab's nicht mein genommen! Geld. Das hat er aus das meinem Beutel mein gestohlen! Geld. Nicht! Mein Geld! Mein Geld! Das ist ungerecht! Du Dieb. Und Lügner. Und viele weitere Untaten. Leonardo schrieb sie Abend für Abend auf, so als ob er fasziniert war von dem ungeheuren kriminellen Potenzial des Jungen. Fälle und Leder, das Leonardo für ein paar neue Stiefel geschenkt bekommen hatte, waren gestohlen worden. Ich weiß, es war Iacomo, habe aber keinen Beweis. Wer war dieser Iacomo? Sein Vater kam aus Oreno. Das Kind hieß Iacomo Caprotti. Leonardo gab ihm den Spitznamen Salai. Das ist der Name des Teufels in einem Gedicht von Luigi Palci, Morgante Maggiore. Als sich dieser kleine Teufel bei Leonardo einnistete, war sehr schnell klar, dass der Name passte. Doch welche Bedeutung hatte Salai im Leben des Künstlers? Sollte er Leonardo aus der Einsamkeit helfen? Oder den Sohn spielen, den er nie hatte? War Salai für ihn Familienersatz? Vielleicht findet man die Antwort in Giorgio Vasaris Biografie. Was schreibt er über das Geschöpf, das Leonardo als diebisch, lügnerisch, widerspenstig und gierig bezeichnete? Dieser Bursche ist wahrlich nicht schön und hat so gar keine Manieren. Und doch gibt Leonardo ihm Unterricht in Kunst. Salai war mehr an Gold interessiert. Trotzdem war er Leonardo ans Herz gewachsen und er behielt ihn. Er begann, alle Untaten dieses kleinen Teufels zu untersuchen, aus der Perspektive eines Naturforschers, der ein wildes Tier beobachtet. Mailand erhielt endlich Leonardos Modell der Statue zu Ehren Francesco Sforzas. Es wurde 1493 ausgestellt, während der Hochzeit von Bianca Maria Sforza mit Kaiser Maximilian. Das große Modell ist durch Kriege verwüstet worden. Es gibt jedoch Überlieferungen von Menschen, die das Standbild gesehen haben. In Versen und Prosa sind alle hingerissen von dem Ergebnis. Zum Beispiel der Poet Baldassare Taccone. Lodovico Sforza, in Andenken an seinen Vater, hat eine riesige Statue erbaut. Alles bis danke. Lancino Cuzio. In Corte Vecchia hat der Meister Leonardo da Vinci das achte Weltwunder erschaffen. Danke. Die Reiterstatue das für reicht, das Andenken danke. An Francesco Sforza. Aber am wichtigsten, denke ich, ist die Beschreibung von Giorgio Vasari. Als die Bürger sahen, was das Genie Leonardo erschaffen hatte, waren sich alle bei der Beschreibung des Standbildes einig. Es war perfekt. Es war schon allein fast 8 Meter hoch, von den Hufen bis hinauf zur Kopfspitze. Das heißt, für den Guss würden sie an die 100.000 Kilogramm Bronze benötigen. Von diesem Augenblick an handeln die Notizen Leonardos nur vom Guss der Statue. Das Feuer ist jetzt soweit. Der berühmte Florentiner Architekt Zangallo und der große Mathematiker Fra Luca Faccioli kamen in seine Werkstatt zu Besuch. 200.000 Pfund, Meister? Niemand hat je sowas zuvor versucht. Ich habe mir die Pläne angesehen. Solche Schmelztiegel gibt es nicht. Ihr solltet euch die Schmelzöfen ansehen. Ich habe sie selbst entworfen. Ich habe sie schon gesehen. Erklärt es mir. Wie soll das funktionieren? Wie immer hatten Leonardos Forschungen zusätzlich Nebeneffekte. Er erfand die Doppelkammer. Sie war in seinen Notizen vergraben. Und es vergingen viele Jahre, bis sie wieder erfunden wurde. Nun, es sind nicht die Öfen, die mir große Sorgen bereiten, sondern die Bronze. 200.000 Pfund sind nicht genug? Es ist Lodovico. Er macht aus der ganzen Bronze Kanonen. Drei Jahre hatte Lodovico Sforza die Macht im Staate inne. Nun konnte er auch den Titel Herzog tragen, denn sein Neffe Gian Galeazzo war gestorben, angeblich vergiftet. Mit der Machtfülle kam aber auch das Misstrauen. Angst wurde sein ständiger Begleiter. Befestigen. Ja, ja, befestigen. Befestigt Vigevano, Novara. Befestigt Pavia. Befestigen. Befestigt alles. Feuern! Die Franzosen waren an der Grenze aufmarschiert, um Sforza das Recht auf den Titel streitig zu machen. Der neue Herzog befestigte alle Stellungen, ängstlich alles zu verlieren, wofür er so lange gekämpft hatte. Doch bald ging die Munition zur Neige. Die 100.000 Kilo Eisen, die für Leonardo bestimmt waren, wurden zur Herstellung von Kanonenkugeln nach Ferrara geschickt. Das Reiterstandbild wurde nie verwirklicht. Heute kam Katharina an. Dieser Eintrag stammt vom 16. Juli 1493. Er schrieb das Datum wiederholt nieder. Ein Rätsel, das Historiker seit Jahrhunderten zu lösen versuchen. Es gehört zu einem der größten Mysterien in Leonardos Leben. Alles, was man von ihr weiß, ist der Name und die Existenz. Katharina. Wer war diese Katharina, deren Name in allen Notizbüchern von Meister Leonardo auftaucht? Seine Mutter. Als er den Tod seines Vaters eintrug, schrieb er die Uhrzeit zweimal nieder. 7 Uhr. Gibt es da eine unbewusste Verbindung zwischen dem Abschied seines Vaters und der Ankunft seiner Mutter? Mehr noch, diese Frau kam, um mit ihm zu leben. Leonardo hat einfach nur geschrieben, angekommen. Man schließt aus seiner Wortwahl, dass es sich bei Katharina um keine Hausangestellte handelte. Aber kann man daraus schließen, dass es sich um seine leibliche Mutter handelt? Wenn ja, warum schrieb er nicht meine Mutter anstatt Katharina? Über ihre wahre Beziehung zueinander kann man nur spekulieren. Leonardo hat entschieden, es geheim zu halten. Es grenzt fast an Besessenheit, wie er die Tür hinter sich geschlossen hat mit dem Wunsch nach mehr Privatsphäre. Es gibt auch andere Hinweise auf Katharina. In einem Notizbuch, in dem er die Haushaltsausgaben festgehalten hat, findet sich folgende Eintragung. Am Donnerstag, den 29. Januar 1494, gab ich Katharina 10 Soldi. Es ist nicht der einzige Eintrag. Es gibt noch eine weitere, überraschende Notiz auf einer der folgenden Seiten des Haushaltsbuches. Bezahlt für das Begräbnis von Katharina ist alles, was drinsteht. Bezahlt für das Begräbnis von Katharina. Warum verwendete er eine so schlichte und gefühllose Formulierung? Wir wissen es nicht. So endete mit Katharinas Tod eine geheime Freundschaft, die viele Jahre zuvor in dem kleinen Dorf Vinci begonnen hatte. 3 Pfund Kerzenwachs für 27 Lire. Begräbnisse fanden am Abend statt. Als er das erste Mal nach Mailand gekommen war, hatte er geschrieben, wenn man in der Abenddämmerung unterwegs ist, kann man beobachten, wie das besondere Licht die Gesichter der Menschen mit Weichheit und Sanftheit überzieht. 4 Priester und die Ministranten für 2 Soldi. Es war kein luxuriöses Begräbnis, aber auch kein armes. Für die Bahre und die Bahrenträger 16 Soldi. Die Toten wurden offen aufgebahrt zu ihrer letzten Ruhestätte getragen. Die Glocke, das Buch und der Schwamm 2 Soldi. Die Glocke wurde zum Geleit der Prozession geläutet. Und dann der Eintrag über die letzte Ausgabe. Totengräber 16 Soldi. In den unendlich vielen Notizbüchern, die Leonardo hinterlassen hat, wurde der Name Katharina nie wieder erwähnt. 1493 wurde das Herzogtum Mailand von Lodovico Sforza regiert. Leonardo war schon seit mehreren Jahren als Künstler und Baumeister an seinem Hofe. Herzog Sforzas Zahlungsmoral war allerdings erbärmlich. Ich bedauere, dass mich die Notwendigkeit, mein täglich Brot zu verdienen, dazu zwingt, den Auftrag eurer Exzellenz zu unterbrechen. Ja, weiter, weiter. Da ich eure Umstände kenne, zögerte ich zunächst, euch zu schreiben. Doch nun ist es schon 2 Jahre her, dass ich meine letzte Bezahlung erhielt. 2 Jahre? Das muss ein Versehen sein. Soll ich fortfahren? Ja, macht weiter. Über die von euch in Auftrag gegebene Reiterstatue möchte ich der schlechten Zeiten wegen gar nicht sprechen. Gut, es ist viel besser, nichts zu sagen. Viel besser. Was erwarten die Leute von mir? Ich habe die Kirche Santa Maria delle Grazie restaurieren lassen. Ich habe hunderte von Kanälen gebaut, vom Tessin bis in die Lombardei. Und wenn einer weiß, was solche Kanäle kosten, dann er. Hat er nicht diese Schleusen erfunden, welche sich statt nach innen nach außen öffnen? Ich habe tausende von chinesischen Seidenraupen importiert. Man kann kaum auf der Straße gehen, ohne auszurutschen. Die wissen doch, dass meine Finanzen sich zurzeit in Schwierigkeiten befinden. Und die Sorgen mit den Franzosen. Lasst ihn morgen herkommen. Ja, Euer Exzellenz. Wen denn? Den Mönch natürlich. Und den anderen. Leonardo. Ich habe beschlossen, dieser berühmte Künstler wird die Wände eures Klosters dekorieren. Etwas Religiöses, selbstverständlich. Das letzte Abendmahl. Euer Kloster wird ein Fresko eines berühmten Künstlers haben. Und ihr Meister, werdet wieder zu essen haben. Wisst ihr, die Mönche sind wohlhabend. Wir sind es nicht. Unsere Schatzkammer... Ach, wenn meine Schatzkammer so gut gefüllt wäre wie eure, würde ich gern bezahlen. Aber muss dieses Fresko denn unbedingt im Refektorium gemalt werden, Euer Exzellenz? Selbstverständlich dort. Wo sonst? Wir essen dort. Ja, und? Ich betone ausdrücklich, dass Meister Leonardo ein wirklich hervorragender Künstler ist. Aber er gilt auch Was ihr meint, ist, er arbeitet nicht gerade schnell. Übt Geduld. Währenddessen können die Mönche in der Küche speisen. Ach, ich schicke euch doch keinen Mann mit einem Besen, der die Farbe nur verteilt und an einer Wand nach einer halben Stunde nur ein absolutes Chaos hinterlässt, wie das von Montofano. Von dem habt ihr doch schon eins. Und deswegen wünsche ich, dass ihr es überstreicht. Jedes Mal, wenn ich da bin, wird mir übel, wenn ich es sehe. Das Essen ist schon schlecht genug. Darf ich noch sagen? Ihr habt die Erlaubnis zu gehen. Dio gratias. Auf Wiedersehen. Das letzte Abendmahl. Es zählt zu den wichtigsten und häufigsten Bildmotiven in der christlichen Malerei. Ein Beispiel ist das Abendmahl von Giotto in der Scrovegni-Kapelle. In Padua. Leonardo begann gleich an einer Reihe von Skizzen zu arbeiten. Wohin ich gehe, könnt ihr mir nicht folgen. Und Jesus sagte, wohin ich gehe, könnt ihr mir nicht folgen. Diese pathetischen Worte entrückten Jesus in eine Welt, in die ihm keiner folgen konnte. Der bevorstehende Tod, von dem er wusste, entfremdete ihn von seinen Jüngern und begrub ihn in einem Schweigen, das er nur mit den wenigen Worten durchbrach. Gehet und liebet einander. Einsamkeit und das Gebot der Liebe. Was erkannte Leonardo daran? Wenn du allein bist, gehörst du nur dir selbst. Wie Christus war Leonardo in Schweigen begraben. Jetzt begann die Einsamkeit, die er sonst so genoss, schwer auf ihm zu lasten. Nach einer Weile fühlte er sich wie in einem Vakuum, ohne Freunde, ohne Zuneigung. Nichts, was seinen fast fanatischen Studien einen Sinn gab. Seine Schüler waren Egoisten. Salai hatte nur mittelmäßigen Erfolg. Seine Mutter war tot. Traf ihn die Schuld? Oder andere? Vielleicht ein wenig beide Seiten. Es scheint wahrscheinlich, dass seine Freunde und Bekannten die Atmosphäre, in der er lebte, als zu kühl empfanden. Er konnte oder wollte ihnen nicht entgegenkommen. Er hatte seine Einsamkeit. Nur zu welch hohem Preis. Von diesem Moment an zeigen die Entwürfe des letzten Abendmahls einen einsamen Christus. Nicht einmal Johannes, der liebevollste aus dem Kreise, ist in seiner Nähe. Sein Kopf lehnt nicht mehr an der Brust Jesu, wie in der Bibel und den Gemälden von Giotto oder Andrea del Castagno. Alleine inmitten seiner Jünger. Christus spricht weder noch klagt er an. Er ist in seine eigenen Gedanken versunken. Fern der Turbulenzen um ihn, die er verursachte mit den Worten, einer von euch wird mich verraten. Abwesender als der ferne Himmel hinter ihm, wo das Licht des Tages allmählich verblasst. Trotz der vielen Skizzen, einer gründlichen Recherche und einer klaren Aufgabenstellung begann Leonardo wie üblich mit noch ausführlicheren Forschungen und Studien. Das Gerüst wurde im Kloster Santa Maria delle Grazie aufgestellt. Aber außer der Skizze blieb die große Wand leer. Wie ich sehe, arbeitet ihr heute nicht, Meister Leonardo. Aber ich arbeite doch, mein Bruder. So hört, was ich hier niederschrieb. Ein Apostel, der Wein getrunken hat, stellt seinen Becher ab, während ein anderer spricht. Er flüstert eigentlich mit dem Apostel zu seiner Rechten. Während ein anderer Apostel, der gerade ein Stück Brot gegessen hatte, ein großes Messer hält. Schön und gut, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Gemälde geschrieben wird. Nun seid ihr klüger, Bruder. Meine Gemälde sind geschrieben. Guten Tag. An Tagen, an denen er malte, stand er bereits vor Sonnenaufgang auf dem Gerüst und malte bis Sonnenuntergang. Den Pinsel keinen Augenblick aus der Hand legend. Meistens vergaß er sogar zu essen und zu trinken. Salai? Ja, Meister. Manchmal malte er 2 oder 3 Tage gar nicht und überprüfte nur sein bisheriges Werk. Matteo Bandello, der dies niederschrieb, war der Neffe des Priors der Kirche Santa Maria delle Grazie. Er war ein Kind, 9 Jahre alt. Und er war Schüler in dem Kloster wie die anderen Jungen. Komm, das ist keiner da. Seht, wie groß es ist. Über die ganze Wand. Wie lange es wohl noch dauert, bis es fertig ist? Viele Jahre später, als er schon ein berühmter Schriftsteller ist, schreibt Matteo Bandello: Er verbrachte viele Morgen an der Ponte Vecchio, wo er an dem berühmten Reiterstandbild für die Familie Sforza arbeitete. Mittags, wenn es zu heiß wurde für die Arbeit draußen, malte er im kühlen Refektorium an dem Abendmahl weiter. An manchen Tagen nahm er den Pinsel zur Hand, malte nur 1 oder 2 Striche und ging dann plötzlich wieder. Zur Vollendung brauchte er noch 1 Jahr. Er war insgesamt 5 Jahre damit beschäftigt. Die Zeit lohnte sich, die Leonardo investierte. Jeder Pinselstrich, jedes Arrangement, jede Linie war bis ins Detail durchdacht. Es wirkt mühelos. Und doch, wenn man es sieht, ist zu erkennen, wie genial die geometrische Anordnung ist. Christus bildet den Schnittpunkt aller Linien, um seine Einsamkeit zu unterstreichen. Allein unter seinen Aposteln. Die Apostel selbst sind jeweils in 3er-Gruppen angeordnet. Nun zu der speziellen Technik, mit der Leonardo das Fresko malte. Welches im eigentlichen Sinne gar kein Fresko ist. Ein Fresko, so die Wortbedeutung, ist frisch gemalt. Auf den nassen Putz der Wand werden die verschiedenen Farben aufgetragen, sodass die Farben und der frische Putz ineinander eintrocknen können. Selbstverständlich erfordert diese Methode schnelles Arbeiten ohne Korrekturen. Für größere Änderungen müsste man alles abkratzen und neu beginnen. Es war keine ideale Methode für Leonardo. Für seine eigenwillige Arbeitsweise war diese Technik zu unpraktisch. So musste er eine neue finden. Eine Technik, die es ihm ermöglichen würde, auf seine Art zu malen. Sein Verwischen der Konturen, das Sfumato, erforderte langsameres Arbeiten. Er lehnte das klassische Fresko ab und entwickelte seine eigene Technik. Er trug eine besondere Gipsschicht auf die Wand auf. Nach dem Trocknen dieser Schicht trug er eine 2. Gipsschicht auf. Und darauf trug er dann eine Grundierung auf, so wie er es auf einer Leinwand zur Vorbereitung eines Ölbildes tun würde. Nach der Vorbereitung der Wand benutzte er statt Öl Tempera, welches in Eigelb aufgelöste Farbpigmente sind. Diese neue Methode erlaubte es Leonardo, auf der riesigen Wand mit der gleichen Genauigkeit zu arbeiten wie auf einer kleinen Leinwand. Leider trockneten die 3 Schichten, die Leonardo verwendete, Stuck, Gips und Tempera, sehr unterschiedlich voneinander. Jeder hatte ein anderes Ausdehnungsverhalten. Am Neujahrstag 1497 stattete Lodovicos junge Frau dem Kloster einen Besuch ab. Beatrice d'Este. Eigenwillig, launisch und schlau, trotz ihrer Jugend. Schon während der kurzen Zeit ihrer Ehe gelang es ihr, ihr unliebsame Berater und Günstlinge vom Hofe zu verbannen. Dann überredete sie Lodovico, seinen Neffen, dessen Vormund er war, aus dem Weg zu räumen, um selbst an die Macht zu gelangen. Sie übte einen Einfluss aus, der nicht zu unterschätzen war. All die Gerüchte über euer Fresko sind sicher nicht übertrieben gewesen. Beatrice war krank und litt unter Schmerzen. Zudem wurde ihre fortschreitende Schwangerschaft immer schwieriger. Sie ging jedoch nach wie vor ihren Pflichten nach. Einfluss muss stets ausgeübt werden, wenn man ihn nicht verlieren wollte. Wir müssen wieder gehen. Es gibt für das Bankett heute Abend noch viel zu tun. Aber ist euch da nicht ein Fehler unterlaufen? Die Bibel sagt, dass sich Johannes an Jesus' Brust lehnt, um ihn zu trösten. Richtig. Aber in diesem Moment konnte ihn niemand trösten. Ihr habt recht. Ihn konnte nichts trösten. Gehen wir nun lieber, es ist spät. An diesem Abend während des Festes erkrankte Beatrice plötzlich. Seht nur, wie sie tanzen. Diesen Tanz habe ich als Kind immer gehasst. Eigentlich ist er doch ganz schön anzusehen, findet ihr nicht? Die Blonde da. Und die? Hübsch, ne? Beatrice! Hol deinen Arzt! Schnell! Beatrice! Beatrice! Was ist los? Hol deinen Arzt! Was ist los? Beatrice! Hörst du mich? Was fehlt dir? Musik! Ja, sie spielen die Musik. Beatrice, kannst du die Musik hören, sie spielen? Beatrice! Beatrice! Um Mitternacht, inmitten der Feierlichkeiten, starb Beatrice. Komm runter und hilf uns. Ich muss überprüfen, ob ihr das alles richtig macht. Ihr alle zusammen, schickt mich da hinten in die Ecke. Im Februar 1498 war das Bild im Großen und Ganzen fertig. Es erregte große Bewunderung. Haltet genau da! Unglücklicherweise blieb es nur wenige Jahre intakt. Gut, lasst uns dort weitermachen. Der Herzog kommt bald. Sein Meisterwerk war immer noch nicht vollendet und schon begannen die drei Schichten auseinanderzubrechen. Man kann fast sagen, dass das Schicksal oder vielleicht ein unbewusster Selbstzerstörungstrieb in Leonardo dafür der Auslöser war. Durch Unglück oder das Schicksal vielleicht erlitt fast alles, was das Genie Leonardo erschuf, eine Art Katastrophe. Viele Werke wurden zum Teil oder ganz zerstört. Einige gingen verloren, anderes blieb verschollen. Ihre Anzahl lässt sich aus den Schriften herauslesen oder aus düsteren Archiven. Oft wurden seine Ideen ignoriert oder blieben jahrhundertelang unbeachtet, bis andere sie ahnungslos wiederentdeckten. Nichtsdestotrotz zählte das letzte Abendmahl in den wenigen Jahren, die es intakt blieb, zu den Weltwundern. Aber nur 50 Jahre später schrieb Vasari, das Gemälde ist ein verschmiertes Etwas. Von Anfang an schien Leonardos Meisterstück das Unglück anzuziehen. 1652 entfernten die Mönche einen Teil, um eine Tür einzubauen, die gebraucht wurde, damit das Essen schneller aus der Küche in den Speisesaal gelangen konnte. Auch die Geschichte hinterließ ihre Spuren auf dem Gemälde. Anfang des 19. Jahrhunderts verwandelten die Soldaten Napoleons den Speisesaal des Klosters in einen Pferdestall, trotz anderslautender Befehle von Napoleon. ...1943 wurde das Gebiet um das Kloster bombardiert. Man versuchte, das Fresko mit Sandsäcken zu schützen. Doch wie durch ein Wunder blieb diese einzige Wand und nur die intakt. Während des Krieges wurde wenig getan, um sie zu erhalten. In diesen Zeiten hatten andere Dinge Vorrang. 1946, nachdem der Speisesaal wieder aufgebaut worden war, begann man geduldig mit der Restaurierung. Glaubt man an Omen, dann war der erste Riss ein Vorzeichen kommender Ereignisse. In den folgenden Jahren wurde die Welt, in der Leonardo lebte, vollkommen zerstört. Meine Brüder, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Jahrelang hatten die Herzöge und Grafen die Hilfe der Franzosen erbeten, um Angriffe der angrenzenden Kleinstaaten abzuwehren. Dann, 1499, kamen die Franzosen ohne Aufforderung. Ludwig der Siebte marschierte in das Herzogtum Mailand ein. In der Nacht vom 2. September kam Lodovico Sforza seiner Niederlage bewusst an das Grab seiner jungen Frau Beatrice d'Este, um zu beten, zum letzten Mal. Es war alles vorbei. Lodovico musste aus Mailand fliehen und alles hinter sich lassen. Es fiel ihm schwer, das Kloster zu verlassen, in das er so viel Arbeit investiert hatte. Er hatte diesen Ort auch als seine letzte Ruhestätte ausgewählt. Er hatte das Kloster mit einem der schönsten Fresken der Welt bereichert. Nun musste er all das aufgeben. Mailand, das Herzogtum, alles, wofür er gekämpft und gelebt hatte. Lodovico Sforza sollte später im französischen Exil im Alter von 56 Jahren sterben. Kaum einen Monat später eroberten die Franzosen unter Führung Ludwig VII., der seine Regierungsansprüche von seiner Großmutter Valentina Visconti ableitete, die Stadt. Während Ludwig in der Kathedrale das Tedeum sang, missbrauchten seine Bogenschützen Leonardos prächtiges Reiterstandbild als Zielscheibe. Zusammen mit Salai und Luca Pacioli verließ Leonardo Mailand. Er schreibt in seiner für ihn typischen kühlen Art: Der Herzog hat sein Land, seinen Besitz und seine Freiheit verloren. Mehrere Arbeiten, die ich für ihn anfertigte, blieben unvollendet. Vor seiner Abreise umzäunte Leonardo einen kleinen Weinberg, den ihm Lodovico kurz vor der französischen Invasion geschenkt hatte. Der Weinberg war ein Teil der Bezahlung für die Aufträge des Herzogs. Das Land war nicht besonders groß, weniger als 2 Morgen. Aber Leonardo hatte viele Pläne. Nun fürchtete er, dass die Franzosen das Land konfiszierten, wenn sie erfahren würden, dass er für den Herzog gearbeitet hatte. Und seine Befürchtungen erwiesen sich als durchaus berechtigt. So brach er nach Mantua auf, um Zuflucht bei Isabella d'Este zu suchen, der Schwester Beatrices. Das Wasser der Flüsse, das du berührst, ist das Letzte, das ging, und das Erste, das kommt, und damit die Gegenwart. Mit 50 Jahren war Leonardo gezwungen, neu anzufangen. Hinter ihm Jahre der Traurigkeit und Aufopferung, begonnene Arbeiten unvollendet zurückgelassen. Wieder einmal sah er einer unsicheren Zukunft entgegen. Seine Abreise aus Florenz an einem warmen Sommermorgen vor 20 Jahren war freiwillig. Seine Abreise aus Mailand an diesem kalten Dezembermorgen war eine Flucht. Mantua war ein kleiner Staat, der von Francesco Gonzaga regiert wurde. Der kleine, aber edle Hof wurde von seiner Frau Isabella d'Este geführt. Sehr lebhaft, kultiviert und intelligent. Sie war eine Mäzenin der Musiker, Maler und Literaten. Sie förderte die Kunst nicht nur aus Überzeugung, sondern auch, weil sie wusste, dass es ihr einen guten Ruf einbringen würde. Sie saß täglich viele Stunden an ihrem Schreibtisch und korrespondierte mit den Künstlern, deren Arbeiten sie unterstützen wollte. Immer auf der Suche nach neuen Meisterwerken, um ihre Kunstsammlung zu erweitern. Sie war stets stolz, den Besuchern ihre Gemälde zeigen zu können. Wir leben hier sehr einfach, ohne große Zeremonien. Ich werde euch jetzt meiner Frau ankündigen. Isabella, die venezianischen Abgesandten würden euch gerne ihre Aufwartung machen. Oh, was für eine schöne Überraschung. Ihr findet mich in meinem Arbeitszimmer inmitten meiner Freunde. Kommen wir ungelegen, Euer Exzellenz? Oh nein, nein. Kennen wir eure ehrenwerten Freunde? Oh ja, Perugino. Ah. Mantegna. Für mich sind das Freunde. Das wären sie für mich auch. Oh, möchtet ihr vielleicht meine Galerie sehen? Mit großem Vergnügen. Ah. Oh. Sehr schön. Hier entlang, Eure Exzellenz. Da hinten ist ein kleines Zimmer, das euch interessieren wird. Wir nennen es das Hochzeitszimmer. Diese Fresken sind von Andrea Mantegna. Meine Herren, entschuldigt diese einfache Führung, wir leben bescheiden. Vielleicht entschädigt die außergewöhnliche Schönheit der Gemälde meine schlichte Etikette. Aber natürlich, Euer Exzellenz. Ihr übertreibt, Euer Exzellenz. Oh, dieses Violett. Ich werde magisch von der Farbe dieser Robe angezogen, wenn ich diesen Raum betrete. Ich bewundere dieses Violett. Oh, ist dieses Blau nicht herrlich? Der Marquis Lodovico und die Marchesa Barbara von Hohenzollern. Tretet ein. Bitte, tretet ein. Das sind wunderbare Gemälde. Kommt. Eine exquisite Sammlung. Bewundernswert. Und diese Farbe. Verhalte sie. Ja. Meisterwerk. Zu jeder anderen Zeit hätte die Ankunft eines Künstlers von Leonardos Ruf Isabella in Ekstase versetzt. Bringe ihn rein. Aber zu diesem Zeitpunkt könnte Leonardos Anwesenheit gefährlich werden. Die Franzosen waren die neuen Herrscher im angrenzenden Mailand. Wie würden sie reagieren, wenn Mantua denen, die geflohen waren, Zuflucht gewährte? Nein, nein, unterbrecht eure Arbeit nicht. Cecilia, ein Freund von euch. Ein Freund von mir? Cecilia Gallerani. Vor 10 Jahren die Mätresse Lodovicos und eine gute Freundin Leonardos am Hof in Mailand. Wie so viele andere hatte sie bei Isabella Zuflucht gefunden. Weil sie keine politische Bedrohung darstellte, wurde ihr Asyl gewährt. Isabella wägte sorgfältig ab, wer ihre Position in Gefahr bringen würde und wer nicht. Nein, bitte erhebt euch, Meister. Ein Prinz der Künste sollte als solcher empfangen werden. Kommt mit mir, ich habe eine Überraschung für euch. Cecilia? Die Contessa Bergamini. Verehrter Meister, wir sind hoch erfreut, dass ihr uns besucht hier in Mantua. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ach, in was für schweren Zeiten wir leben. Man hat nicht einmal das Privileg, sein eigenes Schicksal zu bestimmen. Ich sollte gar nicht daran denken. Und ihr, Meister, ihr geht nach Venedig, oder? Ja, Venedig. Ja, aber eines Tages müsst ihr hierher zurückkehren. Ihr müsst etwas für uns malen. Mantegna, Perugino. Ohne einen Leonardo bleibt meine Sammlung unvollständig. Cecilia, wisst ihr noch, als ich euch um Leonardos Porträt von euch bat? Für nur einen Tag? Oh, wenn ihr euch nur mehr Zeit nehmen könntet, Meister Leonardo. Leonardo hatte wahrscheinlich gehofft, in Mantua bleiben zu können. Aber Isabella machte deutlich, dass das nicht ging. Zoroastro, ich reise bald ab. Ist alles gepackt? Es ist alles bereit, Meister. Leonardo verließ Mantua und die Marchesa. Aber als die Jahre vergingen, bereute Isabella die Gelegenheit, die sie verpasst hatte. Ich wünschte, ihr könntet noch bleiben. Der König von Frankreich überlegte, ob er Mantua erobern sollte. Als Isabella erkannte, welche Gefahr ihrem kleinen Staat drohte, reagierte sie äußerst geschickt. Sie stattete dem König einen Besuch ab. Lächelnd überreichte sie ihm als Geschenk ein Bild von Mantegna. Dabei trug sie ein Kleid, das mit goldenen Lilien, dem Emblem des französischen Königs, bestickt war. Damit war Mantua gerettet. Leonardo brach nach Venedig auf, wo der Doge eine schwere Niederlage gegen die Türken erlitten hatte und eine Invasion befürchtete. In Leonardos Aufzeichnungen findet sich folgende Notiz. Meine hochverehrten Herren, ich habe mir einige Gedanken über die drohende militärische Invasion Venedigs gemacht und bin zu folgendem Schluss gekommen. Die Türken werden bei ihrer Invasion wahrscheinlich über den Fluss Isonzo eindringen. Die Verteidigungslinie muss entlang dieses Flusses verlaufen. Machte er diese Empfehlungen, um erstmal das Interesse des Senats zu wecken, oder stand er zu dieser Zeit bereits in den Diensten der Stadt? Also, man weiß es nicht. Venedig konnte leicht vom Meer aus angegriffen werden. Das brachte ihn auf eine Idee. Genau genommen auf zwei Ideen. Es wird klappen. Den Schlauch am Kopf befestigen. Eine Maske, mit der man unter Wasser sehen kann. Unter Wasser. Unbemerkt. Niemand wird es sehen. Man atmet durch den Schlauch. Und beim Wechsel der Wachmänner wird es explodieren, die Galeeren in Brand setzen. Er hatte eine plötzliche Vision zweier neuer Waffen für die Verteidigung Venedigs. Ein Schiff, das unter- und auftauchen könnte. Ein U-Boot. Ein Mann, der sich unter Wasser bewegen und dort mit Hilfe von Schläuchen atmen könnte. Ein Taucher. Man sieht ihn fast vor sich, wie er seine Ideen niederschreibt, fieberhaft skizziert, glühend und überschwänglich. Voller Inspiration. Wie ein kleiner Junge, dessen lebhafte Vorstellungen außer Kontrolle geraten. Woher dieser plötzliche Wandel? Normalerweise reserviert, melancholisch und immer alle Gefühle unter Kontrolle, wurde er von diesem Abenteuer mitgerissen. Ein Abenteuer bis dahin einmalig in der Geschichte der Welt. Und er mittendrin. Aber er würde es im Geheimen entwickeln. Behalte es für dich und du allein wirst siegen. Er verhielt sich wie ein kleiner, achtjähriger Junge. Er schreibt: Ergebt euch in 4 Stunden und ihr werdet sinken. Das ist eine Warnung. Er erwägte sogar einen Angriff gegen die Türken, um ihre Flotte mit Unterseebooten und Tauchern zu besiegen. Er erträumte sich, wie die Ausrüstungen nach seinen Anweisungen hergestellt würden. Und er selbst würde die erste Fackel auf die Galeeren schleudern. Und als der Retter Venedigs erhoffte er sich als Belohnung Reichtum und ewigen Ruhm. Reich und mächtig würde er dann genügend Zeit für seine Studien zur Verfügung haben. Um sicherzustellen, dass er nicht um seine Belohnung betrogen würde, nachdem er Venedig gerettet hatte, schreibt er in seine Notizen: Zuerst das Versprechen erhalten, in schriftlicher Form, dass die Hälfte des gesamten Lösegelds für die Gefangenen mein sein wird, ohne Ausnahme. Und das Geld für die erbrachten Leistungen wird deponiert bei Manetto. Manetto war ein Freund, dem Leonardo völlig vertraute. Aber sein Traum verflog. Und die Gefühle der Euphorie wurden durch andere Gefühle verdrängt. Der Junge verschwand plötzlich und zurückkehrte der reife Leonardo da Vinci. Die arbeitsreiche Nacht war vorüber und mit ihr die furchterregenden Vorstellungen von Vernichtung und die Träume von Ruhm. So viele Erfinder hatten dieselben Visionen von Vernichtung, hielten sich aber nicht zurück, so wie Leonardo. Das Unterseeboot und der Taucheranzug, beides Erfindungen eines brillanten Verstandes, blieben verborgen. Bis man sie wieder entdeckte, sollten 4 Jahrhunderte vergehen. Leonardos Aufenthalt in Venedig war sehr kurz, nur ein paar Monate. Aber vor seiner Abreise sah er sich noch die Reiterstatue an, die sein Lehrmeister Verrocchio angefertigt hatte. Es brachte ihm die Erinnerung an die alte Zeit zurück. Er hatte die Statue von der Anfertigung bis zu ihrem Abtransport begleitet. Und nun stand sie hier in Venedig. Vielleicht für Jahrhunderte. Aber was war mit seiner eigenen Reiterstatue? Monatelange Anatomiestudien, hunderte von Skizzen, das Gipsmodell in Mailand vergessen und zerstört. So viele Jahre vergangen, so viel Zeit vergeudet, so viele Projekte angefangen und unvollendet. Aber es war doch noch nicht zu spät. Mit 50 Jahren lagen noch viele produktive Jahre vor ihm. Er würde keine Zeit mehr mit Träumen und Studien vergeuden. Es gab noch viel zu tun. Leonardo ging zurück zu seinen Anfängen nach Florenz. Keine Verzögerungen mehr. Er würde etwas tun. Seid ihr bereit, Meister? Ja. Lasst uns hier einen Moment anhalten. Da ist es. Da liegt Florenz. Das ist ein bisschen klein, oder nicht? Kleine Orte, sagt man, seien nicht zu unterschätzen. Florenz gehört dazu. Reiten wir weiter. Das Florenz, in das Leonardo in diesem Frühling 1501 zurückkehrte, hatte sich sehr verändert. Die Metropole Lorenzo de' Medicis, voller ruhmreicher Künstler, Lebenslust und Reichtum, war zu einer verwahrlosten Stadt geworden, über der sich seit fast 10 Jahren ein Schatten ausbreitete. Welch Eitelkeit! Ihr werdet im Höllenfeuer enden! Jeder einzelne von euch Sündern! Der Dominikanerpriester Girolamo Savonarola predigte in der Kirche von San Marco. Er schüchterte die Florentiner mit seiner Vision der ewigen Verdammnis ein. In nur 4 Jahren hatte er mit seinen Predigten die Medicis gestürzt und an der Gründung einer Republik mitgewirkt. Die schönen Künste, deren Förderer Lorenzo de' Medici zu Lebzeiten gewesen war, wurden nun als weltliche Eitelkeit verdammt und verbrannt. Savonarola versuchte, das städtische Leben in Florenz nach streng asketisch-kirchlichen Grundsätzen umzugestalten. Löst euch von allem schon, zündet einen Scheiterhaufen an und übergebt alles, was euch von Gott trennt, dem Feuer! Jahr für Jahr trotzte Savonarola dem wachsenden Einfluss seiner Feinde. Doch schließlich beschuldigten ihn die Franziskaner der Häresie und selbst die Bürger wandten sich gegen ihn. Savonarola wurde gefoltert und auf demselben Scheiterhaufen verbrannt, auf dem er zuvor die Kunstschätze den Flammen geopfert hatte. So starb er. Und in Florenz hoffte man, dass die alten Zeiten wiederkehren würden. Doch nichts sollte mehr so sein wie vorher. Die Kultur, die freudige Lebenslust, die einst so prächtige Stadt der Medicis gehörte der Vergangenheit an. Es begann ein neues Jahrhundert. Eine Epoche war damit zu Ende. Die Zukunft gehörte der Jugend. Geh aus dem Weg, Platz da! Ein Beispiel nur. In Florenz waren neue Künstler berühmt geworden. Einer unter ihnen, argwöhnisch, launisch und gewalttätig. Michelangelo Buonarroti. Er war das absolute Gegenteil von Leonardo. Mit der Aufnahme in die Zunft der Maler von Florenz war der Konflikt mit Leonardo da Vinci vorprogrammiert. Reiten wir zuerst zum Fluss. Ihre erste Auseinandersetzung ging um einen Marmorblock, der schon lange ungeschützt vor dem Dom Santa Maria del Fiore lag. Beide Künstler wollten ihn für eine Statue verwenden. Und so fragten sie bei der Stadtverwaltung an. Kein übler Stein. Sehr fein. Man sollte ihn nicht hier draußen lassen. So wird er bald zerbröseln. Warum interessiert ihr euch für diesen Marmor? Habt ihr nicht geschrieben, dass der Maler weit über dem Bildhauer steht? Weil der Maler seinen Verstand und der Bildhauer nur seine Muskeln benutzt? Überlasst die Muskelarbeit den Jungen und geht wieder malen. Nach kurzen Beratungen gab der Magistrat von Florenz den umstrittenen alten Marmorblock an Michelangelo. Er wurde zur David-Statue. Leonardo da Vinci erhielt unterdessen einen Auftrag von den Servitenbrüdern, ein Altarbild mit der Jungfrau, der heiligen Anna und dem Jesukind zu malen. Vasari schreibt dazu, 2 Tage lang kamen die Florentiner, um den Entwurf der heiligen Anna Selbdritt zu besichtigen. Warum hat ihr es ab, anstatt seine Arbeit umzuschätzen? Ich bin gespannt, wie es als Gemälde aussehen wird. Eine Zeichnung ist nur ein Entwurf, nur das Gemälde zählt. Falls es je fertig wird. Er hatte recht. Es sollte bei der Zeichnung bleiben. Leonardo fertigte das Gemälde nie an. Jahre später, niemand kann genau sagen wann, malte Leonardo, der viel Arbeit an seine Schüler delegierte, eine 2. heilige Anna Selbdritt. Sie ist heute im Louvre zu sehen. Michelangelo hatte recht behalten. Trotzdem musste sich Leonardo nicht um neue Aufträge sorgen. Der nächste kam aus einer eher unerwarteten Richtung. Wir Soldaten im Solde der Armee sind beauftragt, dem General Leonardo da Vinci als Architekten zur Seite zu stehen, um einen Großteil der Schlösser und Burgen in unserem Staate zu befestigen und zu rüsten. Jeder wird angehalten... Krieg übt in Friedenszeiten auf die Menschen oft eine gewisse Faszination aus. So auch auf Leonardo. Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten zu unserer Zufriedenheit durchgeführt werden. 18. August 1502, Cesare Borgia. Cesare Borgia war ebenso wie Leonardo ein uneheliches Kind gewesen. Sein Vater war Papst Alexander VI., der seinen Sohn zwar liebte und anerkannte, aber ihn mit der Zeit auch fürchten lernte. Leonardo schloss sich dem 26-jährigen Cesare, der Norditalien erobern wollte, an. Dieser Brief wird euch als Passierschein dienen. Sollte ihn jemand in Frage stellen, werde ich ihn bestrafen lassen. Zu dieser Zeit tauchen in seinen Büchern und Notizen Befestigungsanlagen und Waffen auf. Genau 20 Jahre war es her, seitdem er Lodovico Sforza seine Dienste als Erfinder und Kriegsingenieur angeboten hatte. In diesem Brief hatte er absichtlich seine künstlerischen Fähigkeiten unerwähnt gelassen. Manche der Darstellungen sehen aus wie Fantasiegebilde. Andere lassen ihn wiederum als Propheten der Kriegstechnik erscheinen. Er erfand Bomben, wie sie im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden. Er zeichnete Explosivgeschosse zu einer Zeit, als Kanonenkugeln nur aus massivem Gestein oder Metall bestanden. Er zeichnete moderne Kanonen, entwickelte Maschinengewehre und Panzer. Diese Erfindung war eine Weiterentwicklung seines bewaffneten Wagens. Einige zusätzliche Ideen hatte er durch Beobachten von Schildkröten entwickelt. Die herausragende Eigenschaft war die Beweglichkeit. Er umging die Unzuverlässigkeit von Zugtieren, indem er ein Antriebssystem entwickelte, das von 8 Männern bewegt werden konnte. Als er im Auftrag Cesare Borgias arbeitete, interessierte sich Leonardo besonders für Verteidigungsstrategien. Er überlegte, Waffenbunker so zu positionieren, dass ein Kreuzfeuer möglich war. Er studierte Burgen und Schlösser. Die Verteidigungsanlagen, die er entwarf, sind mit heutigen durchaus zu vergleichen. Die meisten seiner Ideen wurden von Borgia als unpraktisch abgelehnt. Und so plötzlich, wie Leonardo seine militärische Karriere begonnen hatte, beendete er sie. Er verließ Cesare Borgia nach nur 1 Jahr und kehrte nach Florenz zurück. Es hat nach allem den Anschein, dass ihm der Krieg doch nicht behagte. Oder kehrte er wegen des Geldes zurück? Borgia hatte ihn nicht bezahlt. Leonardo war im Frühjahr 1503 wieder in Florenz und holte sich von seinen Ersparnissen 50 Dukaten. Ich möchte bitte etwas Geld. Er schien nicht erpicht darauf, die Malerei wieder aufzunehmen, obwohl er viele Angebote hatte. Die, die er annahm, delegierte er zum Teil oder ganz an seine Schüler. Der Auftrag für die heilige Anna Selbdritt, den zunächst Filippino Lippi erhalten hatte, wurde von Leonardo nie erfüllt. Nach Lippis Tod wurde schließlich Pietro Perugino damit beauftragt. Trotzdem war diese Zeit in Florenz in künstlerischer Hinsicht nicht nur für Leonardo, sondern auch für Michelangelo von großer Bedeutung. Im Mai 1504 war dessen David fertiggestellt. Aus dem Marmorblock, den er Leonardo weggeschnappt hatte, wurde eine der berühmtesten Statuen der Welt. Der junge Gigant wog 9000 Kilogramm. Es brauchte 40 Mann und 3 Tage, ihn zu seinem endgültigen Bestimmungsort zu transportieren. Über den im Palazzo Vecchio stürmisch debattiert wurde. Wortführer war Pier Soderini. Würdet ihr euch setzen? Setzt euch! Setzt euch bitte wieder! Wie lautet eure Meinung, Meister Leonardo? Pietro Perugino hat uns berichtet, dass der Marmor zu lange im Regen stand. Pietro Perugino hat sicherlich recht, der Marmor wird nicht halten. Vielleicht könnte die Loggia dei Lanzi im Hintergrund dunkel gestrichen werden, um so die Helligkeit des David zu betonen und dabei besser hervorzuheben. Was wisst ihr schon? Unser großer Maler erteilt Ratschläge über Skulpturen? Es muss der Palazzo Vecchio sein. Der Regen ist mir egal. Mein David ist ein Jüngling, kein alter Mann. Wozu diese Diskussion? Wer kennt sich besser aus, ein Maler? Hat er jemals in der sengenden Sonne gestanden, schwitzend wie ein Schwein? Und wieder einmal war die Rivalität zwischen den zwei Meistern ausgebrochen. Obwohl es nur einen Altersunterschied von 23 Jahren gab, repräsentierte jeder von ihnen eine andere Epoche. Leonardo war im 15. Jahrhundert vom Einfluss Lorenzo de' Medicis geprägt, während Michelangelo im 16. Jahrhundert von Savonarola beeinflusst war. Diese Kluft war nicht zu überbrücken. Nicht zuletzt aufgrund der Aggressivität des einen und des Stolzes des anderen. Und in Florenz diente der Streit der Unterhaltung. Im gerade vollendeten Ratssaal des Palazzo Vecchio beauftragte Pia Soderini Leonardo damit, ein Wandgemälde anzufertigen. Das ist die Wand. Das ist die Wand, die ihr schmücken sollt. Und das Bild soll die Schlacht von Anghiari darstellen, bei der die Florentiner die Milanesen besiegten. Also Rauch, Blut, Pferde, Chaos, ihr wisst schon. Ich überlasse das ganz euch. Die Formalitäten legen wir in Bälde in einem Vertrag fest. Einverstanden? Einverstanden. Der erste Schritt wäre getan. Ist der andere unterrichtet? Es ist alles geklärt. Aber wer ist der andere? Wer wird das andere Bild malen? Ich habe es euch doch gesagt. Der zweite Maler ist Michelangelo. Michelangelo? Das ist genial. Verehrtester, ich bin Pietro Novalara. Entschuldigt, dass ich eure Arbeit unterbreche. Seht, ich habe einen Auftrag von Isabella von Mantua. Ah, von ihrer Hoheit. Exakt. Die Marchesa will ihr Porträt haben. Ich soll euch sagen, Meister, dass sie es sich anmacht. Meister, verzeiht mir, Meister. Meister. Meister. Diese Wand. Diese Wand ist für euch. Aber diese Wand wird auch bemalt. Aber wisst ihr, wer der Maler ist? Michelangelo. Ich habe sie im anderen Zimmer reden hören. Und sie lachten über euch, Meister, weil sie ihm dasselbe Angebot für ein Gemälde gemacht haben. Ein Bild über eine andere Schlacht. Der Schlacht von Cascina. Ihr könnt eine solche Beleidigung nicht hinnehmen, Meister. Lehnt den Vertrag ab und nehmt den der Marchesa an. Die berüchtigte Schlacht von Cascina. Es war eher eine Schlacht der Künstler, wie Leonardo wohl wusste. Die Schlacht von Anghiari, von den Mailändern verloren, hatte vor 63 Jahren stattgefunden. Aber es gab immer noch Männer, die sich daran erinnerten und davon erzählten. Es gab 40 Schwadronen Kavallerie und 2000 Soldaten und jeder stand seinen Mann. Der Führer der Milanesen war Pitticino und der florentinische Verräter hieß Capitano Albizzi. Ihre Armeen bildeten ein gewaltiges Getümmel, in dem... Es gab auch noch natürlich, aber die waren nicht so wichtig. Ja, und was verstehst du schon davon? Warst du etwa dabei? Jedenfalls rennte auch Albizzi einen Hügel hinauf und blickte Richtung San Sepolcro, wo er die Mailänder Armee unter Niccolo Pitticino sah, die losmarschierte. Sie wirbelte eine gewaltige Staubwolke auf. Aber die Schlacht an der Brücke war noch viel größer. Ich war nämlich dabei, ja, musst du wissen. Leonardo wollte Florenz zeigen, dass seine Kunst nicht nur auf Heilige oder Engel oder das Malen von Porträts mit weichen Schattierungen beschränkt war. Er zeigte sich von einer anderen Seite, kämpferisch und streitbar. Der Palazzo Vecchio wurde zum Austragungsort dreier Schlachten. Leonardos Schlacht von Anghiari, Michelangelos Schlacht von Cascina und der Wettstreit zwischen den beiden Künstlern selbst. Das war Leonardos Antwort auf die Herausforderung der jüngeren Generation. Michelangelos Schrei fand seinen Gegenpart. Wenn ein Vogel zum Flug abhebt, entfaltet er seine Flügel, um sich so den Wind zunutze zu machen. Der Wind schiebt ihn dann langsam nach oben. So konnte ich es bei den Raubvögeln auf meinem Weg nach Fiesole am 15. März 1505 beobachten. Obwohl Leonardo seine Arbeit an der Schlacht von Anghiari nicht unterbrach, widmete er sich zur gleichen Zeit mit derselben Euphorie dem Traum des Menschen vom Fliegen. Ein Vogel ist eine Maschine, die nach mathematischen Regeln funktioniert. Menschen verfügen über das Können, diese Maschine nachzubauen. Um zu erkennen, wie der Flug tatsächlich zustande kommt, studierte er den Ablauf stundenlang mit unendlicher Geduld. Allein aufgrund seiner Beobachtungen machte Leonardo erstaunliche Entdeckungen, die Jahre später erst bewiesen wurden. Beim Flug herrschen zwei Bewegungsrichtungen vor. Die eine ist spiralförmig und die andere geradlinig und kurvenförmig. Bevor man den Flug der Vögel verstehen kann, muss man erst einmal die Windbewegungen genau studieren. Wenn ein Vogel mit seinen Flügeln schlägt, um zum Flug abzuheben, verdichtet sich die Luft zwischen den Flügeln und dem Körper so stark, dass der Vogel durch den so entstehenden Druck nach oben gehoben wird. So entdeckte Leonardo ein elementares Prinzip der Mechanik. Druck erzeugt Gegendruck. Zum Beweis seiner Entdeckung hatte er einen Fallschirm erfunden. Sein Trugschluss lag allerdings darin, dass er glaubte, der Flug käme nur durch die Flügelbewegung wie bei Vögeln zustande. Seine Studien waren jedoch so ausgefeilt und detailliert, dass sie alle beweglichen Elemente enthielten, die heute Bestandteil einer Flugzeugtragfläche sind. Aber wir haben hier nicht die Zeit, alle Entdeckungen Leonardos zu erörtern. Wir wollen Leonardo nicht nur als einen der größten Wissenschaftler zeigen, sondern vor allem erklären, soweit es überhaupt geht, was diesen Mann antrieb. Ein paar Sätze, die in seinen Notizen stehen, sind da vielleicht aufschlussreich. Zwischen all den Zeichnungen von fliegenden Vögeln und Bemerkungen, die seine Theorien erklären, findet sich ein kurzer Absatz, den er vielleicht in Eile niedergeschrieben hat. Er offenbart jedenfalls eine weitere Seite Leonardos, die man zunächst vielleicht gar nicht vermutet hätte. Unter der Zeichnung einer Kirche steht: Der große Vogel wird während seines Jungfernfluges in die Lüfte steigen. Über Monte Ceceri. Er wird das ganze Universum mit Staunen erfüllen. Ewig berühmt für die Eroberung der Erde. Und ewiger Ruhm für die Stadt Florenz. Der große Vogel wird steigen, hoch in den Himmel über Monte Ceceri. Er wird das Universum mit Staunen erfüllen. Ewig berühmt für die Eroberung der Erde. Und ewiger Ruhm für die Stadt Florenz. Ewiger Ruhm. Das Universum mit Staunen erfüllen. Vielleicht täuschen wir uns auch. Aber manchmal hat man den Eindruck, als ob bei diesem sonst so sanften Mann regelrecht die Fantasie durchginge. Ja, explodierte. Solche Visionen hatte er schon in Venedig, als er das Unterwasserboot erfand. Er wollte der Erste sein, der seine Träume in die Tat umsetzte. Und nun träumte er davon, sich als erster Mensch in die Luft zu erheben. Diesem Fluggerät mangelt es an nichts. Nur der Seele eines Vogels. Und diese muss der Mensch ersetzen. Bald jedoch kehrte Leonardo auf den Boden der Tatsachen zurück und war wieder er selbst. Präzise, zynisch und distanziert. In demselben Buch, in dem er schrieb, der große Vogel wird sich erheben, findet sich auch ein anderer Satz. Am 15. April erhielt ich 15 Florin vom Verwalter der Kirche Santa Maria Nuova. Das war der wirkliche Leonardo. Anfang 1505 übertrug er die Skizze der Schlacht von Anghiari auf die Wand. Zu dieser Arbeit gibt es zwei interessante Feststellungen. Zum einen entwickelte Leonardo eine neue Gerüstform. Zum anderen begann er schon mit dem Farbauftrag, als sein Rivale Michelangelo noch mit der Übertragung der Konturen zugange war. Bis dahin war alles gut gegangen. Unglücklicherweise passierte etwas. Er erzählte es niemandem. Er schrieb es in einem lange verloren geglaubten Notizbuch nieder. Man fand es in Spanien. Am 6. Juni, Freitag. Ich war allein im Ratssaal des Palazzo Vecchio. Als ich begann, meine Farben aufzutragen, wurde der Wind stürmisch. Eine Glocke kündigte eine Hinrichtung an. Dann brach der Sturm durch die Fenster herein und wehte Staub über meine Arbeit. Die Farben kippten um. Der Sturm dauerte bis zum Abend und der Himmel war nachtschwarz. Leonardo schrieb jedes Detail dieses Sturmes auf. So als ob er glaubte, dass seine Arbeit aus einer Atmosphäre der Zerstörung erschaffen wurde. Es heißt, dass Leonardos Freund und Helfer Zoroastro die Flugmaschine ohne das Wissen Leonardos erprobte. Er nahm Anlauf über einem Abgrund. Aber aufgrund einer Windturbulenz fiel er zu Boden und zog sich ernsthafte Verletzungen zu. Es liegt noch weiter drin. Es war kein Vogel. Wenn es kein Vogel war, was war es dann? Hier gibt es keine so großen Vögel. Da vorne muss es sein. Wartet. Da liegt es. Es ist ein Mann. Ja. Auch wenn diese Geschichte recht unglaubwürdig erscheint, muss doch irgendetwas vorgefallen sein, das Leonardo dazu bewog, seine Studien über das Fliegen zu beenden. Jedenfalls gibt es keine weiteren Aufzeichnungen darüber. Der Traum blieb ein Traum. Fliegen wie ein Vogel. Auf die Erde wie ein Engel hinabsteigen. Das Universum mit Staunen erfüllen. Er gab diese Träume auf und seine Pläne waren jahrhundertelang verschollen. Kommt herein. Und zur selben Zeit musste er noch eine zweite Niederlage einstecken. Ja gut, so stellt es ab. Meister, hier ist das Feuer. Obwohl Leonardo versprochen hatte, die Schlacht von Anghiari schnell fertigzustellen, hielt er sich nicht an die vorgeschriebene Arbeitsweise für Fresken. Nämlich die Farbe auf den feuchten Gips aufzutragen, sodass beide gleichzeitig trocknen. Macht schon, stellt es hier ab. Gut so. Danke, geht jetzt. Schnell, holt mehr Holz. Beeilung, Beeilung. Er experimentierte mit einer neuen Technik. Er versuchte, die aufgetragene Farbe schnell mit starker Hitze zu trocknen. Falls der Versuch erfolgreich verlaufen würde, wollte er die Methode für das gesamte Fresko verwenden. Zur gleichen Zeit arbeitete er an einem Porträt, das er überall mit sich nahm. Von Zeit zu Zeit malte er ein wenig weiter. Mit unendlich viel Geduld. Wach auf! Bist du wach? Wir haben es geschafft! Nein, schau, das Experiment! Das Experiment ist perfekt! Das ist nicht meine Methode. Vor langer Zeit verwendeten es die Römer. Ich habe es in einer der Schriften gelesen. Na komm, berühre es! Der mittlere Teil des Gemäldes war inzwischen fertiggestellt. Und Leonardo erwog, die neue Technik auch beim Rest des Freskos anzuwenden. Schneller! Ihr mit den Säcken! Stellt sie da drüben hin! Helft denen da! Das kommt da drüben hin. Das Holz kommt dahin. Es funktioniert, Meister. Es funktioniert! Er hat recht. Es funktioniert. Ja, es scheint tatsächlich zu funktionieren. Es wird in weniger als einer Stunde trocken. Wir haben es geschafft, Meister. Wir haben es geschafft! Meister, es beginnt zu zerlaufen. Schnell, da drüben. Das Feuer geht aus. Oh mein Gott. Ihr müsst Holz nachlegen. Mehr Holz. Noch mehr Holz für das Feuer. Es funktioniert nicht. Die Hitze reicht nicht bis oben. Holt sie runter. Schnell, holt sie runter. Bereit euch. Wo bleibt das Holz? Ja, habt ihr nicht gehört? Los, mehr Holz. Mehr. Beeilung. Und mehr Holz. Ja, das reicht nicht. Die Feuer gehen raus. Mehr Holz. Wir brauchen bringt noch mehr Holz. Mehr Holz. Bereit euch. Feuerholz. Bringt Feuerholz. Bringt euch schon Holz. Bringt mehr Holz. Feuerholz. Wir brauchen Holz. Bereit euch. Beeilung. Hätte Leonardo die Schriften der Römer zu Ende gelesen, wäre ihm aufgefallen, dass sich diese Methode nicht für Putz eignet. Die starke Hitze hatte zur Folge, dass die verschiedenen Putzschichten unterschiedlich schnell trockneten. So wurde die Szene von Lamazzo geschildert, der auch eine Biografie über Leonardo schrieb. Bei Vasari heißt es nur, die Farbe tropfte. Nach diesem Desaster gab Leonardo trotz verärgerter Proteste seitens der Auftraggeber das Projekt auf. In dieser Zeit, in der Leonardo den Jüngeren beweisen wollte, dass er in der Malerei immer noch innovativ war, ist ihm wenig gelungen. Seine Flugmaschine versagte und die Schlacht von Anghiari war für immer verloren. Aus der Sicht der jungen Künstler war Leonardo am Ende. Aber er hatte während dieser Jahre in Florenz auch ein kleines Porträt gemalt. Es zeigt eine Frau mittleren Alters, von reifer Schönheit, ruhig und nachdenklich. Eine Hand wie verloren auf der anderen. Im Hintergrund eine verzauberte Landschaft aus Felsen und Gewässern. Auf ihren Lippen ein wissendes Lächeln. Wer diese Frau war, ist nicht bekannt. Vasari vermutete Lisa, die Frau von Francesco di Giocondo. Oder war sie Ginevra Benci? Oder die Geliebte von Giuliano de Medici? Es ist nicht wichtig, wer sie wirklich war. Vielleicht war es nie als Porträt gedacht. Jedenfalls ist es nie einem Auftraggeber übergeben worden. Wir wissen, dass Leonardo es nie verkauft hat. Bei all seinen Umzügen nahm er es stets mit. Nach Mailand, seiner nächsten Station. Und nach Frankreich, wo er starb. Dort blieb das Bild dann. Dort hängt es heute im Louvre und ist wohl der kostbarste Schatz, den das Pariser Museum zu bieten hat. Vielleicht gab es tatsächlich eine Frau, die für das Bildmodell saß. Vielleicht nutzte Leonardo aber auch nur das Gesicht als Maske, in die er seine eigene Seele projizierte. Die Mona Lisa, auch La Gioconda genannt, wurde in Florenz gemalt und stellt eine typische florentinische Edelfrau dar. Aber warum hat Leonardo als Hintergrund die lombardische Landschaft um Mailand gewählt? Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass das Bild einen eher autobiografischen Charakter hat. Dann wäre Mona Lisas wissendes Lächeln vielleicht Leonardos Lächeln als Antwort auf das höhnische Lachen der nachfolgenden Künstlergeneration. Aber gab es damals überhaupt jemanden, der diese versteckte Botschaft verstand? Eines Tages betrat ein junger Mann aus Urbino, der von Perugino, einem früheren Freund Leonardos aus Meister Verrocchios Werkstatt, mitgebracht worden war, Leonardos Atelier. Perugino. Leonardo. Wie schön, dich zu sehen. Er hatte einen ausgeprägten Sinn für die schönen Künste, war sehr sensibel und frei von Neid. Bleibst du in Florenz? Ja. Das ist Raphael. Er kommt aus Urbino. Dein Bild. Er hoffte, es zu sehen. Kommt. Hier entlang. Raphael, was ist los? Und, bist du nun zufrieden? Raphael war von dem Gemälde tief beeindruckt. In Die Stumme und das Bildnis der Maddalena Donni, zwei der schönsten Werke Raphaels, wird später Leonardos Einfluss deutlich werden. Meister, der junge Mann, war das nicht Raphael aus Urbino? Ja. Er schaute euer Bild an und sagte kein Wort. Nein. Am 1. Juni 1506 verlässt Leonardo Florenz und bricht nach Mailand auf. Ein weiteres Mal also zieht Leonardo um. Wird er wohl jemals zur Ruhe kommen? Leonardos Abschied aus Florenz war traurig und wie er in Mailand aufgenommen werden würde, war ungewiss. Die Lombardei war inzwischen eine französische Provinz und ihr ehemaliger Herzog Lodovico Sforza verbrachte seine letzten Tage im französischen Exil. Doch die brutale Verfolgung aller, die einmal im Dienste des Herzogs gestanden hatten, war vorbei. Leonardo hatte sogar eine Einladung des Abgesandten des französischen Königs Charles d'Amboise erhalten, nach Mailand zurückzukehren. Doch warum man ihn dazu aufforderte, wusste Leonardo noch nicht. Die Einladung kam zu einem günstigen Zeitpunkt, denn Leonardo fühlte sich in Florenz immer einsamer. So hatte er sich auch in seiner Familie gefühlt. Nur zu seinem Onkel Francesco hatte er immer noch ein gutes Verhältnis. Leonardo! Leonardo! Wie schön, dass du mich besuchen kommst. Onkel Francesco! Wie geht es dir? Onkel Francesco war inzwischen alt geworden. Er lebte immer noch im Hause der Familie da Vinci und verbrachte immer noch den Tag, wie in Leonardos Kindheit, mit Müßiggang. Obwohl er hochverschuldet war und von allen ausgenutzt wurde, freute er sich darüber, dass ihm sein berühmter Neffe auf dem Weg nach Mailand einen Besuch abstattete. Ich bin ja sonst ganz allein im Haus, bis auf die Hunde. Man braucht die Jugend um sich. 6 Jahre, nachdem Leonardo vor der französischen Invasion geflohen war, kehrte er im Juni 1506 wieder nach Mailand zurück. Er ließ 20 Jahre Arbeit voller Triumphe, aber auch Niederlagen hinter sich. Nun war er neugierig, wie viel in Mailand noch von seinem Wirken zu spüren war. Das Klima in Mailand hatte sich verändert. Die ehemaligen Feinde, die Franzosen, waren inzwischen große Verehrer der Werke Leonardos geworden. Sie planten, das Herzogtum, so wie zu Zeiten Ludovico Sforzas, zu einem Zentrum der bildenden Künste zu machen. Leonardo sollte dabei eine wichtige Rolle spielen. Doch einem längeren Aufenthalt des Meisters in Mailand stand zunächst noch Pier Soderinis Anspruch auf die Fertigstellung eines Gemäldes in Florenz im Weg. Meister Leonardo! Charles d'Amboise war Marschall der französischen Armee und ein großer Kunstliebhaber. Er hatte grundsätzlich einen Sinn für alles Schöne, waren es nun Gemälde oder schöne Frauen. Oh, nein, nein, nein. Lasst mich euch im Namen des Königs sagen, welch Freude es ist, euch wieder in Mailand willkommen heißen zu dürfen, Meister Leonardo. Ihr wart lange fort, viel zu lange. Wie einen Prinzen empfing er Leonardo. Er glaubte, dass der Meister für immer nach Mailand zurückgekehrt sei. Es tut mir sehr leid, euch zu enttäuschen. Aber ich darf nicht länger als 3 Monate bleiben. Nur 3 Monate. Dann muss ich nach Florenz zurückkehren. Ich arbeite dort an einem Auftrag für den Gouverneur Pier Soderini. Das werden wir regeln. Seid unbesorgt, Meister. Seine Majestät wird euch nicht wieder gehen lassen. Als seine Majestät das Abendmahl zum ersten Mal sah, wollte er es am liebsten nach Frankreich bringen lassen. Doch ein Fresko lässt sich nun mal nicht von der Wand nehmen. Seine Majestät hofft, dass euer Aufenthalt von Dauer ist. D'Amboise hielt Wort. Mit Unterstützung König Ludwig XII. Löste er Leonardo aus dessen Verpflichtungen in Florenz. Dieser zweite Aufenthalt in Mailand war vermutlich die erste Phase in Leonardos turbulentem Leben, in der er zumindest für eine Weile zur Ruhe kam. Leonardo bezog ein kleines Haus in der Nähe von Babila. Die meiste Zeit verbrachte er jedoch im Haus des Führers der Mailänder Miliz, Girolamo Melzi. Er freundete sich auch mit dessen Sohn Francesco an. Hört, Meister! Jemand schießt! Das ist bestimmt Salai! Francesco war damals 17 Jahre alt. Giorgio Vasari lernte ihn erst als alten Mann kennen. In seiner Biografie über Leonardo schreibt er: Als Leonardo ihn nach seiner Rückkehr in die Lombardei kennenlernte, war er ein gut aussehender Schüler der Malerei. Selbst heute ist er noch eine beeindruckende Erscheinung. Er war talentiert, offen und großzügig. Schon bald wurde er Leonardos größter Bewunderer und engster Freund. Francesco war in einem adeligen Haushalt aufgewachsen. Seine Manieren waren im Gegensatz zum aufsässigen und unverschämten Salai exzellent. Leonardo, ansonsten eher ein Einzelgänger, fand in ihm den treuesten Freund, den er je hatte. In dieser Zeit arbeitete Leonardo an einem Auftrag von Charles d'Amboise. Er sollte einen Kanal entwerfen, der Mailand mit einem nahegelegenen See verbinden würde. Der Kanal sollte nie gebaut werden. Dabei hatte Leonardo bereits ein Schleusensystem entwickelt, mit dem das Problem der unterschiedlichen Wasserspiegel gelöst werden konnte. Ein ähnliches System gab es erst 400 Jahre später beim Panama-Kanal. Es war für Leonardo eine Zeit der Ruhe, in der er seine Notizen noch einmal überdenken und ordnen konnte. Zeichne, Francesco, zeichne. Ja, Meister. Sie waren das Ergebnis jahrelanger Forschung und gingen nach Leonardos Tod an Francesco. Einige dieser Notizbücher gedachte Leonardo eines Tages zu veröffentlichen. So das Traktat über die Malerei, das Buch der Mechanik, eine Sammlung seiner Erfindungen und schließlich sein Werk über die menschliche Anatomie, für das er 140 Zeichnungen angefertigt hatte. Im Frühjahr 1507 kam Ludwig XII. Nach Mailand. Sein erster Besuch galt Leonardos Atelier. Noch kein König hatte je zuvor einem Künstler so großen Respekt erwiesen. Eure Majestät? Ah, da seid ihr. Unser geliebter Freund, Meister da Vinci. Es ist mir eine Ehre. Wir schätzen uns überglücklich, dass Florenz euch die Freigabe erteilt hat und ihr somit bei uns bleiben könnt. Es ist eine große Freude, euer Atelier sehen zu dürfen. Diese prächtigen Gemälde. Dieses doch zum Beispiel. Es ist der König. Es ist wunderbar. Es ist hauptsächlich die Arbeit meiner Schüler. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Ich finde es vollendet. Ihr übertrefft euch selbst. Nennt mir euren Preismeister und ich nehme es mit nach Frankreich. Ich bin froh, dass ihr es auf Leinwand gemalt habt und nicht auf eine Wand. Leider ist es auch noch nicht fertig, Majestät. Es fehlt ihm noch etwas. Ich fürchte, aber vielleicht wollen Eure Majestät die Pläne für mein neues Kanalsystem sehen. Gut, sehen wir sie uns an. Sie werden euer würdig sein. D'Amboise, ist der beschlagnahmte Weinberg schon... Meister Leonardo hat seinen Besitz zurückerhalten. Um unserer Bewunderung für euch Ausdruck zu verleihen, haben wir ein Präsent für euch. 12 Unzen Wasser. Grundwasserabsenkung und Dürren hatten in Mailand zu einer Wasserknappheit geführt, die man mit Hilfe von Leonardos Kanalsystem beenden wollte. Dafür sollte der Meister einen Teil der künftig anfallenden Wassergebühren erhalten. Damals war Trinkwasser fast ebenso wertvoll wie Gold. Solche Gebühren wären sehr ertragreich. Manche glauben, dass die Art des Umgangs der Mitmenschen untereinander ihn zu einem Zyniker gemacht haben. Vielleicht ein Beleg dafür. Leonardo war jedenfalls sicher niemand, der die Menschen liebte. Er war weder ein Heiliger der Nächstenliebe wie Franz von Assisi, noch ein Prophet wie Savonarola, der sich bei aller Härte um die Zukunft seiner Mitmenschen sorgte. Ebenso wenig war er so zerrissen wie Michelangelo, der seine Umwelt gleichzeitig hasste und liebte. Leonardo litt regelrecht, wenn er menschliche Schwächen wie Dummheit, Habgier und Maßlosigkeit beobachtete. Im Vorwort seiner anatomischen Studien schreibt er: Um ehrlich zu sein, wenn ich manche Menschen ein Buch nehmen sehe, erwarte ich fast, dass sie erst einmal daran riechen, um es anschließend bis auf den Umschlag aufzuessen. Für ihn war Intelligenz bei einem Menschen eine Ausnahme. Er schreibt weiter: Viele unserer Mitbürger kann ich nicht als Menschen bezeichnen. Ich kann sie bestenfalls als Nahrungsvertilger und Produzenten von Exkrementen einordnen. Die Mehrheit von ihnen hinterlässt der Welt nach ihrem Tod nur ihre Überreste, nichts weiter. Er war ein argwöhnischer, überheblicher und einsamer Mann. Und dennoch, stets wollte er anderen zu Diensten sein. Gefallen. Die meisten Menschen wollen mit ihren jeweiligen Fähigkeiten imponieren. Ohne Zweifel konnte Leonardo mit seinen Fähigkeiten besonders beeindrucken. Denken wir nur an seine Konzepte zur Stadtplanung, die bis heute erhalten geblieben sind. Wenn Da Vincis Zeitgenossen neue Städte entwerfen sollten, planten sie oft riesige Plätze, gewaltige Statuen und gigantische Gebäude. Leonardo war einer der ersten, der moderne und komplexe Infrastrukturen und Abwassersysteme einführte. So entwarf er beispielsweise Kanäle für den Warentransport, die unter den Straßen für die Pferdekarren verlaufen sollten. Auf die Straßen wiederum sollten Arkadengänge für die Fußgänger gesetzt werden. In seinen Plänen finden sich sogar Entwürfe für moderne, in Terrassen angelegte Wohnblöcke. Es war ein geniales Stadtkonzept. Da aber dieses revolutionäre Projekt das Stadtbild Mailands völlig verändert hätte, wurde es natürlich abgelehnt. Im März des Jahres 1511 starb unerwartet Leonardos Freund und Gönner, der französische Statthalter von Mailand, Charles d'Amboise. Bald darauf herrschte zwischen den italienischen Kleinstaaten wieder Krieg. Als 1513 schließlich die Schweizer Armee auf italienisches Gebiet vordrang, mussten die Franzosen aus Mailand abziehen. Wieder einmal war Leonardo gezwungen, eine Stadt zu verlassen. Er musste davon ausgehen, dass die neuen Machthaber alle, die mit den Franzosen zusammengearbeitet hatten, verfolgen würden. Meister, wir sind schon alle bereit. Der 60-Jährige beschloss, nach Rom zu reisen. Neben Salai und den getreuen Gehilfen begleitete ihn diesmal sein neuer Schüler Francesco Melzi. Der junge Mann wollte auf keinen Fall seinen Lehrmeister verlieren. Und so ließ er seinen Vater und seine übrige Verwandtschaft in Mailand zurück. Leonardo schreibt dazu: Ich verließ Mailand am 24. September 1513 in Begleitung von Salai, Francesco Melzi, Lorenzo und Fanfoia. In Rom bezog Leonardo ein Atelier im Vatikan, das Giuliano de' Medici eigens für ihn hatte einrichten lassen. Giuliano und sein Bruder, Papst Leo X., waren die Söhne von Lorenzo de' Medici, der über Florenz geherrscht hatte, als Leonardo noch ein junger Mann war. Hier in der heiligen Stadt sollte Leonardo eines seiner mysteriösesten Projekte beginnen. Er verbrachte den größten Teil seiner Zeit mit der Konstruktion eines Apparates, dessen Verwendungszweck er um jeden Preis geheim halten wollte. Man weiß heute nur, dass er dafür mit Spiegeln experimentierte. Dies geht aus Vasaris Schriften hervor, in denen er eine Lieferung Spiegel in den Vatikan und zwei deutsche Handwerker erwähnt, die in der Anfertigung von Spiegeln Spezialisten waren. Meister Leonardo? Was ist denn so dringend? Bevor wir mit dem Projekt fortfahren, benötige ich ein Holzmodell, das jedes Detail zeigt. Mit den wenigen Angaben, die wir von euch haben, können wir unmöglich arbeiten. Wenn wir in Deutschland an etwas arbeiten, dann sind wir wesentlich... Oh, das ist hier nicht notwendig. Darum fertigt jedes Teil einzeln an. Aber ich mag so nicht arbeiten. Wenn ihr bezahlt werdet, macht ihr genau, was euch gesagt wird. Ich werde nicht von euch bezahlt. Es ist Giuliano Medicis Geld, nicht euers. Hört nicht auf ihn, Meister. Oh, ihr droht mir. Ich zeige es dem alten Narren. Geht aus dem Weg. Schaut her. Nicht zerbrechen, das bringt 7 Jahre Unglück. Wartet, bis ich diesen Zauberer zeige. Er will für seine teuflischen Pläne gebogene Spiegel anfertigen lassen. Wozu denn die Geheimnistuerei? Wovor fürchtet er sich? Was hat er damit vor? Hat das etwas mit schwarzer Magie zu tun? Etwas mit schwarzer Magie. Leonardo wandte sich etwa zur gleichen Zeit aber auch wieder vermehrt seinen anatomischen Studien zu. Mit dem ihm eigenen Forscherdrang wollte er nun die treibende Kraft des Lebens entschlüsseln. Der Geist ist eine Kraft, die dem Körper Leben verleiht, weil der Körper alleine wertlos wäre. Und weiter noch? Der Geist schließt sich dem Körper an, weil er ohne dessen Organe nichts von dieser Welt fühlen und sehen könnte. Meister, es tut mir sehr leid, aber es ist euch nicht länger erlaubt, die Leichenhalle aufzusuchen. Aber ich hatte immer die Erlaubnis. Jetzt nicht mehr. Das ist ein Befehl von höchster Stelle. Aber er sagte, es war euer Befehl. Nein, Meister, dieser Befehl kommt von höherer Stelle. Etwa vom Kardinal? Nein, nicht der Kardinal. Viel höher. Es gab eine Anschuldigung, ihr würdet Zauberei und schwarze Magie praktizieren. Von einem eurer deutschen Mitarbeiter. Seine Heiligkeit ist kein Mann, der an so etwas glaubt. Aber er hat befohlen, dass ihr mit diesen abscheulichen Dingen aufhört. Aber ich muss forschen! Seine Heiligkeit befiehlt, dass ihr damit aufhört. Leonardo schreibt daraufhin seinem Förderer Giuliano de' Medici: Ich muss euch bitten, diesem Deutschen keinen Glauben zu schenken. Er beabsichtigt, meine Projekte zu stehlen und sie in sein eigenes Land mitzunehmen. Das werde ich nicht zulassen. Noch werde ich zulassen, dass er in meiner Werkstatt Spiegel verkauft. Weil ich nicht seiner Meinung war, nennt er mich einen Zauberer und Meister der schwarzen Magie. Seine Lügen haben zur Folge, dass ich von meinen Anatomiestudien abgehalten werde. Ich habe keinen Zutritt mehr zum Hospital und meine Forschung wurde verboten. Es kostete Leonardo viel Zeit und Kraft, sich gegen die Anschuldigungen des deutschen Handwerkers zur Wehr zu setzen. Zeit und Kraft, die dem Meister dann tragischerweise zur Vollendung seines geheimen Projektes fehlen sollten. Historiker vermuten nach der Auswertung von Leonardos Notizen über gekrümmte Spiegel und Lichtprismen, dass der ominöse Apparat ein gewaltiges Teleskop werden sollte. Über 400 Jahre mussten vergehen, bis ein ähnlich großes Teleskop in Betrieb genommen werden konnte. Leonardo war erschöpft und fand doch selten Schlaf. In seinem Alter ist ein Mensch mehr denn je auf ein Zuhause und die Zuneigung einer Familie angewiesen. Er brauchte Zeit, um Kraft zu tanken und um über seine Vergangenheit nachzudenken. Aber er hatte kein Zuhause. Es hatte für ihn nie eines gegeben. Schon als Kind war er im Hause seines Vaters zwischen all seinen Stiefgeschwistern ein Fremdkörper gewesen. Und auch Meister Verrocchios Werkstatt war sicher kein Ort, an dem er sich heimisch fühlen konnte. Sein Leben lang war Leonardo von Stadt zu Stadt gezogen, um schließlich in einer Stadt zu landen, die er nicht mochte und die ihn nicht mochte. Rom. Im Vatikan blieb er weitgehend isoliert. Man behandelte ihn zwar mit höflichem Respekt, doch spürte er auch das Unbehagen, das ihm entgegengebracht wurde. Man fürchtete sich vor diesem alten Mann, der in seiner Werkstatt geheime Studien betrieb und die Nächte bei den Toten verbrachte. Meister? Und doch war er nicht ganz allein. Meister, es ist schon spät. Ihm war immer noch seine Freundschaft mit Francesco Melzi geblieben. Im Jahre 1515 bestieg Franz I. im Alter von 20 Jahren den französischen Thron. Der intelligente, gebildete und mutige Mann eiferte bald seinem Vater Ludwig XII. Nach und marschierte in Italien ein. Wenig später besiegte er bei Melegnano die Armee der Mailänder. Die Schlacht dauerte 2 Tage und forderte 18.000 Menschenleben. Franz I. drang immer weiter in Italien vor. Und der labile Friede zwischen den vielen Kleinstaaten drohte nicht mehr lange zu halten. Es musste schnellstens verhandelt werden. Und so eilte Papst Leo XII., ein Medici, nach Bologna. In seinem Gefolge alle berühmten Philosophen und Künstler Italiens. Sie sollten den fremden Eroberer beeindrucken. Auch Leonardo gehörte zu dieser Eskorte. Leo XII. Wollte unbedingt verhindern, dass der französische König Entscheidungen traf, die den Besitz der Kirche oder gar seine päpstliche Macht in Gefahr bringen könnten. Meister Leonardo, ich bitte euch, ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Ich bin erfreut, euch kennenzulernen. Aber mehr noch, würde ich mich freuen, kämt ihr mit nach Frankreich. Ab 1516 lebte Leonardo fortan in Frankreich. Francesco Melzi war der Einzige, der ihn dorthin begleitete. Salai hatte Leonardo bereits verlassen. Er sollte später in Rom einsam sterben. Franz I. gewährte Leonardo eine großzügige Apanage. Dabei gab er ihm das Gefühl, Gast zu sein und nicht Almosenempfänger. Und so verbrachte Leonardo seine letzten Tage in Ruhe und Frieden. Er lebte zwar auf Kosten des französischen Königs, doch erwartete dieser dafür keinerlei Gegenleistung. Leonardo forschte weiterhin auf vielen Gebieten. Religiöse Fragen waren bei ihm bisher jedoch immer ausgeklammert geblieben. Keine Studie kann als Wissenschaft bezeichnet werden, solange kein mathematischer Beweis erbracht wurde. Leonardo hatte sich immer als Naturwissenschaftler gesehen. Erst kurz vor seinem Tod begann er sich mit theologischen Themen zu beschäftigen. Kein Verstand kann die Natur durchdringen und keine Sprache kann ihre Einzigartigkeit beschreiben. Deshalb bleibt dem menschlichen Geist nur die Suche nach dem Göttlichen. Er wusste, dass er bald sterben würde. Trotz der vielen Rückschläge, die er in seinem Leben hinnehmen musste, scheint er mit sich im Reinen zu sein, als er schreibt: Ein gut verbrachtes Leben ist lang. Und weiter: So wie ein schön verbrachter Tag erholsamen Schlaf bringt, so bringt ein gut verbrachtes Leben einen glücklichen Tod. Nun, das ist die Skizzensammlung über das Fliegen. Fliegen? Ich wollte eine Flugmaschine bauen, aber das ist jetzt egal. Aber schaut her, das sind Anatomiezeichnungen. Die meisten von ihnen habe ich in Mailand angefertigt, manche in Florenz. Ab Oktober 1517 erhielt Leonardo, dessen rechte Hand seit einigen Monaten gelähmt war, immer wieder Besuch vom Kardinal von Aragon. Das hier sind meine Notizen zu einem Buch, das ich schreiben will über die Malerei und die Perspektive. Der Sekretär des Kardinals, Antonio de Beatis, verfasste über jeden dieser Besuche in den letzten Lebensjahren Leonardos einen detaillierten Bericht. Antonio! Eure Eminenz? Kommt doch bitte für einen Augenblick her. Habt ihr so etwas Schönes schon einmal gesehen? Noch nie, Eure Eminenz. Seine Eminenz, der Kardinal von Aragon, besuchte Meister da Vinci auf Chateau de Cloux. Der Meister war ein Greis von 80 Jahren. Leonardo muss damals sehr gebrechlich gewirkt haben, denn im Jahr 1517 war er erst 65. Der Meister zeigte uns seine Aufzeichnungen sowie drei Gemälde. Eines von einer florentinischen Edelfrau. Eines von der Madonna mit dem Kinde auf dem Schoß der heiligen Anna. Und das dritte von Johannes dem Täufer in jungen Jahren. Der Kardinal bemerkte, sie seien perfekt. Es gibt Worte, um alles zu beschreiben, sogar den kleinsten Partikel. Es gibt Worte für Objekte, Ideen, Menschen, sogar Gefühle. Und all die zahlreichen Begriffe, die man im Laufe seines Lebens lernt, stehen für das Wissen, das man sich aneignet. Und das ist wahrer Reichtum. Und wenn man stirbt, ist all das Wissen im Gehirn gespeichert und stirbt ebenso und hört auf zu sein. In einem Moment sind wir am Leben und im nächsten Moment ein Körper, nichts mehr als das. Nichts bleibt. Nein, ihr irrt euch. Was ist mit all dem hier? Mit eurer Arbeit, euren Gemälden, euren Studien? Sie sind wertlos, Francesco, nutzlose Dinge. Nichts. Nichts bleibt. Nein, Meister. Die Erinnerung, die andere an uns haben, die stirbt nicht. Sie bleibt uns erhalten. Sie bleibt, ich weiß es. Die bleibt vielleicht. Sie könnte bleiben. Gute Nacht, Francesco. Geh jetzt zu Bett. Bleib nicht zu lange auf. Das Licht ruiniert die Augen. 9 Tage darauf, am 2. Mai 1519, stirbt Leonardo auf dem Schloss in Frankreich. Francesco Melzi schreibt als engster Freund Leonardos einen Brief nach Florenz. Verehrter Giuliano da Vinci, mein Beileid. Ich weiß, dass euch der plötzliche Tod eures geliebten Bruders Leonardo mit Trauer erfüllt. Der Meister und ich waren nur Freunde. Somit verblasst meine Trauer gegenüber eurer tiefen Trauer und der eurer Brüder. Aber solange ich lebe, werde ich seiner gedenken und mich in Dankbarkeit an all die wunderschönen Augenblicke erinnern, die wir zusammen teilten. Ich werde nie vergessen, welch große Zuneigung er mir, seinem Schüler, zuteilwerden ließ. Die ganze Welt sollte darüber trauern, dass es nie wieder einen Mann geben wird wie Leonardo da Vinci. Wir beklagen einen großen Verlust. Leonardo war tot. Doch damit ist seine Geschichte noch nicht ganz zu Ende erzählt. Als Francesco Frankreich verließ, nahm er sämtliche Aufzeichnungen mit nach Italien. Doch nach seinem Tod ging man mit dem Nachlass sorgloser um. Im Laufe der Zeit verschwanden deshalb viele Aufzeichnungen für immer. 10 Jahre nach Leonardos Tod wurde während der Hugenottenaufstände die Kirche Saint-Florentin, in der sich seine letzte Ruhestätte befand, zerstört. Doch damit nicht genug. Während der Französischen Revolution wurde sein Sarg geöffnet. Dessen Beschläge wurden zu Kanonenkugeln geschmolzen und Leonardos Gebeine in ein Massengrab geworfen. Leonardos Studien waren für die Welt von unschätzbarem Wert, auch wenn sie über Jahrhunderte nur wenige zu würdigen wussten. Noch heute profitieren wir von den Erkenntnissen eines Mannes, der einer der größten Künstler und Naturwissenschaftler aller Zeiten war.